Literatur tritt in zwei Formen auf, Vers und Prosa. Dazu gibt es drei Gattungen, Lyrik, Drama und Erzählliteratur. Anfangs dominierte der Vers in allen drei Gattungen. Die Ilias ist genauso eine Verserzählung wie das Nibelungenlied. Zu Zeiten, da Geschichten nicht in Büchern gelesen, sondern mündlich tradiert überliefert wurden, diente der Vers der Stützung des Gedächtnisses. Noch eine Ballade, die man früher gern auswendig lernte, ist eine kleine Verserzählung. Nach der Erfindung des Buchdrucks löste sich der Vers von der Erzählung und blieb auf das Drama und die Lyrik beschränkt. Die Erzählungen wurden von da an in Prosa verfasst. Schließlich, im 20. Jahrhundert, ließ auch das Drama den Vers fallen. In der Vormoderne, und das heißt in der vorromantischen Literatur vor 1770, richteten sich die Gattungen, die Story und die Stilhöhe nach dem gesellschaftlichen Status des Helden. Erstens, Götter und Heroen gehörten zur Sphäre des Wunderbaren und Übernatürlichen. Ihre Gattung war die Romanze. Das Prinzip für die Konstruktion der Story war das Abenteuer. Beispiel hierfür sind Herkules, Odysseus, Christus, fahrende Ritter. Der Stil war erhaben. Zweitens, Könige und Aristokraten waren zwar außergewöhnliche Menschen, aber sie waren doch den Gesetzen der Gesellschaft und der Natur unterworfen. Die typische Story bestand darin, dass sie das vergaßen, sich durch Hybris, Überheblichkeit versündigten und bestraft wurden. Ihre typische Gattung war deshalb die Tragödie. Im Übrigen konnte auch nur ein Aristokrat eine große Passion erleben. Bis zum 18. Jahrhundert wäre der Anspruch von Bürgerlichen, ebenfalls leidenschaftlich lieben zu können, als ebenso lächerliche Anmaßung empfunden worden, wie wenn sie sich Pagen zugelegt hätten. Überhaupt waren ernsthafte, moralisch interessante Schicksale nur Aristokraten vorbehalten, weil nur sie frei, waffen- und duellfähig waren und über so etwas wie Ehre verfügten. Drittens, der realistische Stil passte zur Darstellung der Bürger und des gemeinen Volkes. Er war prosaisch, bediente sich also der Prosa. Ursprünglich waren die zugehörigen Gattungen komisch, also der Schelmenroman, der Schwank und die Komödie. Diese mittlere Stillage wurde dann im 18. Jahrhundert und vollends nach der Romantik zur herrschenden Ausdrucksform für die bürgerliche und wichtigste Gattung der modernen Literatur überhaupt, den realistischen Roman. Viertens. Zur Darstellung von Schurken, Monstern, Bösewichtern, lasterhaften, niedrigen und ekelhaften Menschen sowie infernalischen und lächerlichen Zuständen diente die Satire. Ihr Stilmerkmal war die Groteske. Gattungsmäßig knüpfte sie an die Romanze an, war also unrealistisch und betonte das Abartige, Niedrige, Gemeine und Hässliche. Also auch die Würdelosigkeit des Körpers, die Ausscheidungen, den Schmutz, die Sexualität und alles, was die Scham gnädig verhüllte. Und sie drückte die Verletzungen der moralischen Ordnung der Gesellschaft durch die Zertrümmerung der schönen Formen aus. Sie ist zur herrschenden Stilrichtung der modernen Literatur in diesem Jahrhundert geworden, die den politischen Terror, den Wahnsinn, die Entfremdung, die Isolation und die Schmerzen des gequälten Körpers betont. Literarische Grundmuster. Die Anzahl der typischen Stories ist kleiner, als man bei der wuchernden Fülle von literarischen Werken vermuten könnte. Aber viele sind lediglich Variationen von Grundmustern. Zu diesen gehören erstens die Romanze. Ihr Grundprinzip ist eine Serie von Abenteuern, die möglichst fantastisch zu sein haben. Die häufigste Organisationsform ist eine Reise oder Odyssee. Nicht selten bekommt die Reise dadurch ein Ziel, dass sie der Suche nach einem Schatz, einem Geheimnis oder irgendeinem Objekt der Sehnsucht, der Begierde oder der Erlösung geweiht ist. Das kann ein Pokal sein, wie der Heilige Gral, ein Füllhorn, das goldene Vlies, das Eldorado, das Paradies, ein verborgener Schatz, ein Zauberort, die Geheimnisse des Spionage- oder Kriminalromans oder eine Jungfrau, die irgendwo gefangen ist und häufig den Schatz bei sich hat und deswegen auch Schatz genannt wird. Auch die Utopie ist in der Regel eine Romanze. Wie die Utopia des Thomas Morus lagen die Utopien bis in die Neuzeit hinein nicht in der Zukunft, sondern in fernen Gegenden. Die Stimmung der Romanze ist sommerlich und märchenhaft. Diesem Schema der Suche nach dem Zauberort der Erlösung folgt auch noch der moderne Tourismus. Zweites Grundmuster, die Tragödie. Sie hat eine anspruchsvollere Plotstruktur. Plot ist die gestaltete Handlung, die durch Widersprüche, Wendungen und Paradoxien bestimmt ist. Sie beginnt mit dem Glück des Helden, das ihn unvorsichtig, überheblich und vertrauensselig macht. Dann häufen sich die Warnungen. Schließlich setzt ein Konflikt ein und der Held fasst Entschlüsse zur Vermeidung bevorstehender Gefahren, die dem Gesetz der tragischen Ironie unterworfen werden. Die Aktivität des Helden führt die Katastrophe herbei, die er damit gerade vermeiden wollte. Nach spannungsverstärkenden Verzögerungen kommt es zur schmerzhaften Selbsterkenntnis des Helden, wenn er begreifen muss, dass er sich sein eigenes Grab geschaufelt hat. An dieser Struktur kann die Tragödie aussichtslose Lagen, Zwickmühlen, Dilemmata und unlösbare Konflikte zwischen gleichrangigen Werten darstellen. Häufig werden Omina eingesetzt, um die Handlung voranzutreiben. Träume, Orakel, Warnungen, Pläne, Weissagungen von Hexen oder Expertenkommissionen. Diese Voraussagen produzieren Reaktionen, die just das Desaster verursachen, das sie verhindern wollen. Sozial gesehen ist die Tragödie ein Sündenbockritual. Ein bedeutendes, hochrangiges Individuum, das zunächst geliebt wurde, gerät durch seine Verstrickungen zusehends in die Isolation, bis die Gesellschaft all ihren aufgestauten Hass und ihre Schuld auf es projiziert und sich durch seine Opferung reinigt. Heute haben tragische Plots oft die Form von Skandalen, bei der die Lynchmeute von den Medien gespielt wird. Hexenjagden, die Verfolgung von Mobbingopfern, Pogrome, Diskriminierung von Minderheiten und Kampagnen gegen vermeintliche Schurken haben alle eine ähnliche Struktur, wobei sich immer ein isoliertes Opfer und eine Jagdmeute gegenüberstehen. Die Tragödie betont die Unerbittlichkeit der Zeit, die Verfallenheit an den Tod und die Unterwerfung unter die Gesetze der Gesellschaft und der Natur. Isolation wird als Selbstüberhebung bestraft, als ob der Held sich durch Stolz aus der Gesellschaft ausschlösse. Drittes Grundmuster, die klassische Komödie. Sie ist die Umkehrung der Tragödie. Ist das Thema der Tragödie der Tod, so ist es bei der Komödie die Liebe. Sie sorgt dafür, dass der komische Held da beginnt, wo der tragische Held endet, in der Isolation. Denn die Gesellschaft, vertreten durch den Vater der Geliebten, erlaubt ihm nicht, sie zu heiraten. Doch nach und nach zieht der jugendliche Held durch seinen Charme, seine Attraktivität und seine zukunftsfrohe Jugendlichkeit, die das Leben selbst repräsentiert, immer mehr Verbündete auf seine Seite, bis er fast eine Gegengesellschaft zusammen hat. Diese unterwirft den alten Vater durch Intrigen und Täuschungen einer komischen Therapie, die ihn zur Einsicht und dazu bringt, dem jungen Sieger seine Tochter zu geben. In einem anschließenden Hochzeitsfest wird dann die Versöhnung der geteilten Gesellschaft mit sich selbst gefeiert, die auch den alten Widersacher mit einschließt. Ist die Tragödie die Ästhetisierung des Sündenbockrituals im Opfer durch Katharsis, Reinigung? So dramatisiert die Komödie die Hochzeit. In der Komödie geht es um die Fruchtbarkeit, die den Tod besiegt. Sie thematisiert die Sexualität und die Erotik. Ihr Ziel ist die gesellschaftliche Integration. In der Tragödie siegt das alte Gesetz der Gesellschaft über das rebellische Leben. In der Komödie besiegt das revoltierende Leben das Gesetz des alten Herrschers, der die Tochter nicht herausrücken will. So gesehen ist die Geschichte Christi beides, Tragödie und Komödie. Zuerst siegt das Gesetz und Jesus wird in einem Prozess als Sündenbock verurteilt und getötet. Dann aber steht er wieder vom Tode auf, ersetzt das Alte Testament, das Gesetz, durch ein neues Testament und versöhnt die Gesellschaft durch die Liebe, indem er sich mit der neuen Kirche als der Braut Christi verbindet. Die Komödie kann auch die Vermeidung der Tragödie direkt vorführen, wenn sie die Beziehung zum Gesetz umdreht. Dann wird die Gesellschaft ungesetzlich und ein Einzelner verteidigt allein das Gesetz, bis er die anderen bekehrt hat. Das ist das Schema des amerikanischen Western, in dem der einsame Sheriff gegen die Meute der Gesetzlosen antritt. Viertes Grundmuster: Satire. Sie ist die Umkehrung der Romanze insofern, als ihr Thema nicht die Reise ins Offene, sondern in die Gefangenschaft ist. Ihre beliebtesten Schauplätze sind deshalb die Orte des Zwangs und der Unfreiheit, wie Gefängnisse, psychiatrische Anstalten, Schulen, Krankenhäuser, Internate, Arbeitshäuser, Konzentrationslager, Schiffe, Strafkolonien und alles, was sich als Simulation der Hölle eignet. Das Personal der Satire besteht deshalb aus sadistischen Teufeln und ihren unschuldigen Opfern, also vorzugsweise aus grotesken Tyrannen und unschuldigen Kindern. Im Mittelalter war der Kindermörder Herodes der archetypische Erzschurke des Theaters, und bei Shakespeare sind es Richard III. Und Macbeth, die mit den Kindern die Zukunft der Gesellschaft morden. Der typische Plot der Satire zeichnet sich aus durch Stasis, durch Unveränderlichkeit und Stagnation oder öde Wiederholbarkeit, so wie sich beim Gefängnis nie etwas ändert und alles wiederholt. Am schlagendsten hat das Beckett mit seinem Warten auf Godot zum Ausdruck gebracht, das bei einer Aufführung im Knast von St. Quentin die Gefangenen in seinen Bann schlug. Weil die Satire die typische Gattung der modernen Literatur ist, ließ sich in ihren Formen auch der Totalitarismus des 20. Jahrhunderts mit seinen Lagern, Folterkellern und KZs besonders gut darstellen. Durch die Schwarz-Weiß-Zeichnung bei der Kontrastierung von Sadismus und Unschuld changiert die Satire leicht zum Melodram und zur Schauerliteratur. Das war eine Spezialität der Romantik, in der die Hölle aus mittelalterlichen Verliesen, Gefängnissen der Inquisition und Gewölben verfallener Burgen bestand, in denen unschuldige Jungfrauen von irren Adligen, sadistischen Mönchen, wahnsinnigen Wissenschaftlern oder teuflischen Verbrechern gefangen gehalten und unter irrem Gelächter mit der Aussicht auf Vergewaltigung oder ähnliche Torturen unterhalten wurden. Aus diesem Arsenal der schwarzen Romantik mit ihren Trivialmythen lebt noch ein Großteil der heutigen Film- und Schundproduktion. Geschichte der Literatur und literarischer Kanon. Man könnte diese erste Kartografie der Literatur noch verfeinern, aber für unsere Zwecke reicht sie, um das Terrain abzustecken, auf dem die moderne Literatur zu verorten ist. Im Mittelalter dominiert die Romanze. In der Renaissance übernehmen die Tragödie und der heroische Stil die Führung, wobei man sich an antiken Vorbildern orientiert. Im 18. Jahrhundert und vollends mit dem realistischen Roman des 19. wird die mittlere Stillage der realistischen Prosa zum Maßstab der bürgerlichen Literatur und ihrer alles beherrschenden Gattung des Romans. Mit der Avantgarde des 20. Jahrhunderts wird die Literatur wieder unrealistisch, bricht mit den Grundannahmen der natürlichen Einstellung, Charakter, Handlung, Kausalität, Logik und Sprache als Mittel der Verständigung und drückt den Verlust der moralischen Integration der Gesellschaft in der Zertrümmerung der schönen Formen der Literatur aus. Stattdessen herrschen nun die Formen der Satire in Gestalt des Grotesken, des Deformierten, des Exzesses, des Schocks, der Desintegration und des Hässlichen. Nichts fürchtet die moderne Literatur deshalb mehr, als schön zu sein. Sie geriete sofort unter den Verdacht, bestechlich, das heißt kitschig zu werden. Aber an dieser Feststellung geht kein Weg vorbei. Moderne Literatur zu lesen ist deshalb anstrengend und oft deprimierend. Andererseits, die ältere Literatur ist zwar schön, aber da sie sich auf eine vergangene Gesellschaft bezieht, vermag sie gegenwärtige Erfahrungen nur unzureichend auszudrücken. Literarische Bildung. In Europa war die geistige Emanzipation von der Kirche durch die Wiederentdeckung der antiken Autoren erfolgt. Einer weitgehend aristokratisch geprägten Kultur galten diese deshalb als vorbildlich. Das änderte sich mit der Romantik ab etwa 1770. Die Bürger, die von Gleichheit und Demokratie träumten, konnten es nicht zulassen, dass sich die Stillagen der Literatur nach dem sozialen Status richteten, mit der Devise Vers und heroische Schicksale für die Adligen, Prosa und lächerliche Situationen für das gemeine Volk. Damit hörte man auf, die Normen der Dichtung aus der klassischen Literatur zu beziehen. Und man hörte auf, Dichtung als Nachahmung des Lebens zu begreifen. Mit weitreichenden Folgen. Von einem Handwerker, der nach Regeln verfuhr, wurde der Dichter zu einem Schöpfer. Als Schöpfer wurde er zum kleinen Bruder Gottes. Wie Gott schuf er neue Welten und Gestalten, weil sein großer Bruder ihm eine Portion göttlicher Einsicht mitgegeben hatte. Man nannte das Genius und seinen Träger ein Genie. Eine Art übersinnliche Sensibilität, die schon an Wahnsinn grenzte und seinen Träger dazu verdammte, mit der gewöhnlichen Meute von Spießern in Konflikt zu geraten. Da die Dichtung nicht mehr die Wirklichkeit und die antiken Autoren nachahmte, wurde sie originell. Mit seiner Originalität beglaubigte sich jetzt der Dichter als Schöpfer. Das setzte ein anderes Verständnis der Geschichte voraus. Geschichte bestand nun nicht mehr aus der Wiederholung typischer Stories, aus denen man Moral und Weltläufigkeit lernen konnte, sondern brachte immer wieder Neues hervor. Deshalb wirkte die Erfahrung der Antike überholt. Jede Gegenwart war anders und brauchte neue Literatur. Literatur wurde nun zu dem Medium, in dem der Zeitgeist in immer neuer Gestalt zum Ausdruck kam. Die Literatur wurde zur Erfahrungsgeschichte der Menschheit. Anders als in den westlichen Ländern entstand die deutsche Hochliteratur erst in der Romantik. Da entstieg sie jener Kluft zwischen der klassizistischen, an der Antike orientierten Literatur und der neuen bürgerlichen Literatur. Da die klassizistische Literatur aber aristokratisch war und die Aristokratie Europas im 18. Jahrhundert kulturell französisch, betonte die deutsche Literatur von Anfang an das Gegenteil von dem, was als typisch französisch galt. Statt Nachahmung der Klassiker legte sie Wert auf Originalität. Statt Vernunft favorisierte sie das Irrationale und Fantastische. Statt Dichtung nach Regeln, Inspiration und Genie. Statt Gesellschaft, die Schwingungen der einsamen Seele in der Natur. Statt Konvention, Freiheit, Rebellentum und Weltschmerz. Und weil die Deutschen keinen gemeinsamen Staat hatten, bezogen sie aus der deutschen Literatur zum ersten Mal das Gefühl ihrer Einheit als Volk der Dichter und Denker. Deshalb entwickelte sich besonders in Deutschland eine aus der neuen Literatur geborene Bildungsidee. Sie besagt, gebildet kann sich nur nennen, wer die großen Werke der Literatur als Ausdruck der Erfahrungsgeschichte der Menschheit kennt, denn Literatur bietet den besten Zugang zum Verständnis der eigenen Kultur. Diese Bildungsidee wurde durch den Einfluss Goethes und der von Humboldt reformierten Universität auch in anderen Ländern übernommen und infiltrierte die Schullehrpläne und die Geisteswissenschaften in den Universitäten. Goethe und die exemplarische Biografie. Die klassische lateinisch-griechische Literatur hatte den Vorteil, für ganz Europa verbindlich und in ganz Europa verständlich zu sein. Die europäische Aristokratie war international. Die neuere Literatur aber wurde in den jeweiligen Landessprachen geschrieben. Das brachte die Gefahr des nationalen Provinzialismus mit sich. Und tatsächlich bildeten sich nationale Literaturen heraus, die vor allem in Form des kollektiven Gedächtnisses die nationale Identität abstützen sollten. Dieser Tendenz der freiwilligen Selbstbeschränkung wurde als universelle Bildungsidee das Konzept der Weltliteratur entgegengehalten. Wichtigster Exponent dieser Idee war Goethe. Er wurde zu ihrem exemplarischen Repräsentanten, weil er romantische mit antiromantischen Impulsen verband. Gegenüber dem Nationalismus der Romantik vertrat er das Konzept der Weltliteratur. Auf den Geniekult und den Subjektivismus reagierte er mit dem Rückgriff auf klassische Stoffe und Formen. Auf die Betonung von Entfremdungs- und Weltschmerzgefühlen reagierte er mit der Anpassung ans Establishment durch Übernahme eines Ministeramtes. Auf die romantische Gebrochenheit reagierte er mit Naivität. Auf die Ablehnung aller Konventionen und auf die Glorifizierung der heroischen Einsamkeit reagierte er mit der Betonung von Weltläufigkeit und Urbanität. Weil Goethe in seiner Person die Verbindung zwischen bürgerlich-romantischer und aristokratisch-klassischer Tradition verkörperte, näherte er die deutsche Literatur wieder dem europäischen Standard an und machte sie auch für andere Völker zugänglich. Die Form aber, in der er das tat, war romantisch. Es war die Form der exemplarischen Biografie mit periodischen Identitätskrisen und Häutungen. Diese Biografie stand wie die Hegelsche Geschichtsphilosophie unter dem Gesetz der Dialektik von Widersprüchen. Das Prinzip des dialektischen Widerspruchs muss man kennen, weil es als Denkfigur in der Neuzeit eine strategische Stelle besetzt hat. Es ist als Dreischritt von These, Antithese und Synthese bekannt geworden. Aber was bedeutet diese Formel im wirklichen Leben? Sie bedeutet ungefähr Folgendes. Jede Position, das heißt jede Erfahrungsfigur, Weltanschauung, Lebenshaltung, kristallisiert durch ihre Begrenztheit an ihren Rändern uneingelöstes, ungelenkte Energien, kurz Überschüssiges, das sich nach und nach zu einer handfesten Gegenwelt auswächst. Das Ancien Regime provoziert die Revolution, die Klassik die Romantik, die Utopie die Skepsis, die Aufklärung die Irrationalität etc. Das Gegensätzliche ist die Antithese, die schließlich die These überwuchert. Es handelt sich aber nicht nur um eine schlichte Negation im Sinne einer bloßen Ablehnung oder Vernichtung. Vielmehr gibt es eine Form der Bewahrung in der Anhebung des Widerspruchs auf eine höhere Ebene durch die Synthese. Für diesen Vorgang prägte Hegel den Begriff der dreifachen Aufhebung. Das ist Negation, Aufbewahrung und Anhebung auf eine höhere Ebene zugleich. Warum beschäftigen wir uns mit dieser Sophistik? Weil Hegel glaubte, damit das Gesetz der Weltgeschichte gefunden zu haben, und Marx glaubte das auch. Aber in Wirklichkeit hat Hegel ziemlich genau beschrieben, wie der Lebensroman einer Identitätsbildung verläuft. Er hat also die Krisen einer exemplarischen Bildungsbiografie beschrieben, wie sie Goethe den Deutschen vorgelebt hat. Der Bildungsroman oder ein verspätetes Vorwort. Goethes Leben und Dichtung wurden zur exemplarischen Bildungsbiografie der Deutschen, an der sich Generationen von Studienräten und Bildungsbürgern orientierten. In seiner autobiografischen Schrift »Dichtung und Wahrheit« und in den Bildungsromanen »Wilhelm Meisters Lehrjahre«, »Wilhelm Meisters Wanderjahre« und »Die Wahlverwandtschaften« hat Goethe seinen Lebensroman reflektiert. Und hier zeigt sich, warum das Konzept der Bildung so eng mit der Literatur und der Geschichte verflochten ist. Es schlägt sich in einer literarischen Form nieder, nämlich dem sogenannten Bildungsroman oder Entwicklungsroman. Diese Form des Romans konzentriert sich meist auf die Zeit im Leben einer Figur, in der sie erwachsen wird und ihre Bestimmung findet. Dabei zeigt sie, wie die Protagonisten, die Hauptfiguren oder Helden aus Unerfahrenheit notwendig Irrtümer begehen, sich an diesen Irrtümern abarbeiten, sie anschließend korrigieren und dabei eine Stufenfolge wachsender Selbsterkenntnis hinaufschreiten. Sie begreifen dann im Rückblick ihre eigene Geschichte der fortgesetzten Irrtümer als notwendige Vorgeschichte der Selbsterkenntnis. Der Prozess der Bildung führt also zur Bildung, die es erst möglich macht, den Prozess zu verstehen. Die Struktur eines solchen Romans ist kreisförmig. Es gibt zwei weitere Romanformen, die einen ganz ähnlichen Aufbau haben. Den Künstlerroman und den Liebesroman. Im Künstlerroman ist die Zirkelstruktur des Bildungsromans noch deutlicher ausgeprägt. Also über den Umweg der Irrtümer zur Selbstkorrektur und von da aus zur Einsicht in den Umweg über die Irrtümer. Denn der angehende Künstler findet über diesen Weg zur Kunst, die ihn, wenn er ein Schriftsteller ist, in die Lage setzt, seinen eigenen Weg, dahin zur Schriftstellerei zu beschreiben. Ein solcher Roman ist etwa James Joyces »Ein Porträt des Künstlers als junger Mann«. Häufig verfremden die Schriftsteller auch ihre künstlerische Entwicklung, indem sie sich als Maler oder Bildhauer verkleiden. So ist der Held in Gottfried Kellers »Der grüne Heinrich« nach Wilhelm Meister der bekannteste Bildungsroman der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert ein Maler und in Hermann Hesses Roman »Narziss und Goldmund« ist er ein Bildhauer. Wenn der Liebesroman mehr ist als eine Geschichte, an deren Ende sich zwei kriegen, dann ist er häufig auch ein verkappter Bildungsroman. Die Hindernisse, die anfangs die Liebe bedrohen, sind dann nicht äußerlicher Art, wie die Heiratspolitik der Eltern oder Standesunterschiede, sondern sie stammen aus der Unerfahrenheit oder der mangelnden Selbsterkenntnis der Figuren selbst. Die Liebesgeschichte wird dann als Serie von Missverständnissen und liebesverhindernden Irrtümern angelegt, in deren Überwindung die Beteiligten ihre wahren Gefühle füreinander und damit sich selbst entdecken. Weil es dabei immer um zwei Figuren geht, wird die Selbsterkenntnis mit der besseren Erkenntnis des Gegenübers in Zusammenhang gebracht. Erst wenn man sich selbst und seine Gefühle durchschaut, kann man auch den anderen verstehen und umgekehrt. Liebesromane dieser Art werden deshalb als Erfahrungsprozesse durch Beseitigung von Vorurteilen, von romantischen Klischees oder Eigendünkel angelegt und zeigen häufig eine Gefühlserziehung des einen Partners durch den anderen. Die besten Liebesromane dieser Art stammen von Jane Austen und heißen deshalb auch »Stolz und Vorurteil« oder »Vernunft und Empfindsamkeit«. Literatur ist Geschichtsschreibung in der Form persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen. Und diese Erfahrungen kristallisieren sich in bestimmten literarischen Figuren, die man nach der Lektüre besser kennt als sich selbst. Hamlet, Don Quixote, König Lear, Ophelia, Romeo und Julia, Don Juan, Robinson Crusoe, Tartuffe, Ahasver, Faust, Mephisto, Huckleberry Finn, Oliver Twist, Frankenstein, Dracula, Alice im Wunderland etc. Alle zusammen bilden den Bekannten- und Freundeskreis der Gebildeten. Francesco Petrarca. Francesco Petrarca aus Arezzo, er lebte von 1304 bis 1374, wurde berühmt durch seine humanistischen Studien und vor allem durch seine Liebeslyrik. Dabei handelt es sich um Lieder, Madrigale, Balladen und, sein besonderes Markenzeichen, Sonette, die der geliebten Laura gewidmet sind. Offenbar gibt es nicht, wie bei Dantes Beatrice, ein reales Vorbild für Laura. Dafür ist sie aber etwas realistischer dargestellt als die Engelsfiguren der Troubadoure, der Minnesänger oder Dantes. Die Gedichte, die sich an Laura wenden, etablieren den zukunftsweisenden Konflikt späterer Lyriker. Der Geliebte möchte erhört werden, aber er weiß, wenn er es wird, leidet seine Dichtung. Diese Sonette Petrarcas werden für Jahrhunderte zusammen mit ihren Themen zum Vorbild Europas, an dem sich noch Shakespeare mit seinen Sonetten orientiert. Giovanni Boccaccio. Petrarcas Freund war Giovanni Boccaccio, 1313 bis 1375, der ab 1341 in Florenz lebte. Sein Name ist verbunden mit der unsterblichen Geschichtensammlung des Decamerone, von griechisch Deka gleich 10 und Hemera gleich Tag. Im Jahr der Pest 1348 treffen sich 7 junge Damen und 3 junge Herren, um aus der Stadt zu fliehen und sich in einem Landhaus in den Hügeln wiederzutreffen. Dort vertreiben sie sich die Zeit, indem sie sich an 10 Tagen jeweils 10 Geschichten erzählen. Die 100 Schwänke, Anekdoten und Novellen, die auf diese Weise zustande kommen, bilden ein Inventar von Geschichten, das von Generationen von Dramatikern und Erzählern Europas geplündert wurde und weitere Generationen von Schülern und Schülerinnen der Lehranstalten Europas haben sich an der Freizügigkeit der erotischen Geschichten ergötzen und daran lernen können, wie heiter eine sexuell unverkrampfte Kultur sein konnte. Nach der italienischen Literatur beleben sich auch die spanische und die englische und die französische Literatur, während die deutsche noch bis zur Romantik weiterschläft. Don Quixote. Der berühmteste Roman Spaniens ist der Don Quixote von Miguel de Cervantes, 1547 bis 1616. Angefeuert durch die Lektüre alter Ritterromane legt sich der spanische Junker Don Quijano den romantisch klingenden Namen Don Quixote zu, zieht die verrostete Rüstung seiner Vorfahren an, zerrt einen alten Klepper Rosinante aus dem Stall, tauft ein Bauernmädchen zu einem Edelfräulein um und erwählt sie zu seiner Herzensdame. In einer Dorfschenke, die er für eine Burg hält, nimmt ihn der Wirt in den Orden der fahrenden Ritter auf und rät ihm, sich einen Knappen zu nehmen. Nachdem seine Freunde durch die Verbrennung seiner Bibliothek einen vergeblichen Therapieversuch unternommen haben, wählt er sich den erdigen Sancho Panza zum Knappen und zusammen ziehen die beiden durch Spanien, um den Schwachen zu helfen und die Unterdrücker zu bekämpfen. Der Ritter von der traurigen Gestalt auf seinem Klepper und der fette Sancho Panza auf seinem Esel, ein archetypisches Paar und ein fleischgewordener Kontrast zwischen dem visionären Idealisten und dem bauernschlauen Realisten. Um seine Rolle als Weltbeglücker durchhalten zu können, entdeckt Don Quixote überall Unterdrückung. Kriminelle hält er für gefangene Edelleute, eine Schafherde für eine feindliche Armee und Windmühlen für Riesen. Dass Sancho Panza in den Riesen Windmühlen sieht, hält er für ein Ergebnis der ideologischen Verblendung durch den Gegner. In einer Fortsetzung sind die beiden dann bei einem Herzog zu Gast, der zum Schein mit seinem ganzen Hofstaat auf Don Quixotes Wahnwelt eingeht, um sich auf dessen Kosten zu amüsieren, bis er durch die Arglosigkeit und den Idealismus des Ritters beschämt wird. Schließlich wird Don Quixote von einem Ritter zum Zweikampf gefordert, der ihm das Gelöbnis abfordert, für ein Jahr dem Rittertum abzuschwören, falls er verlieren sollte. Als Don Quixote nach seiner Niederlage seine Rolle ablegt, durchlebt er in einem Trip der schmerzlichen Selbsterkenntnis, wie sich seine Ideale in Anlässe für tiefe Scham verwandeln. Zum Schluss durchschaut er seine Illusionen, erlebt einen Moment der hellen Verstandesklarheit und stirbt. Der Roman hat eine Figur geschaffen, die sich immer dann besonders vermehrt, wenn attraktive, aber veraltete Ideologien ins Koma fallen und überalterte Lebensformen gespenstisch werden. Entsprechend hat unser Jahrhundert sehr viele Don Quixotes gesehen. Zugleich ist es der erste bedeutende Roman, der selbst die illusionsstiftende Wirkung der Romane vorführt und darin selbstbezüglich und zugleich realistisch wird. Er setzt sich von den Ritterromanzen ab und, indem er sie veralbert, beglaubigt er sich selbst als realistisch. Der Don Quixote hat modellbildend gewirkt und sein Schema ist vielfach imitiert worden. Der Spötter von Sevilla und der steinerne Gast. Spaniens Literatur hat Europa eine weitere archetypische Figur geschenkt. Don Juan, den Frauenverführer. Sein Ursprung ist das Drama Der Spötter von Sevilla und der steinerne Gast von Tirso de Molina, der von 1584 bis 1648 lebte. Don Juan ist, wie man weiß, skrupellos. Bei einem seiner Abenteuer tötet er den Vater der Geliebten und als er Jahre später in dessen Heimatstadt zurückkommt, findet er in der Kirche die Statue des Getöteten. Spöttisch zupft Don Juan das Standbild am Bart und lädt den Toten zum Essen ein. Und tatsächlich, die Statue kommt und präsentiert die Gegeneinladung zu einem Nachtmahl in seiner Gruft. Don Juan, der Tollkühne, folgt ihr, und zum Schluss fasst die Statue ihn mit steinerner Hand und zieht ihn in die Hölle. Es gibt zahlreiche Bearbeitungen, aber ihren Weg ins europäische Gedächtnis hat diese Geschichte in Form von Mozarts Don Giovanni gefunden. Eine Warnung an alle bedenkenlosen Verführer und ein Trost für alle betrogenen Ehemänner und hintergangenen Väter. Oder doch nicht? Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen Don Juans verführerischer Wirkung und seiner blasphemischen Tollkühnheit. William Shakespeare. Es war England vorbehalten, der Menschheit den Dichter aller Dichter und den Dramatiker aller Dramatiker zu schenken. William Shakespeare. Geboren am Tage des heiligen Georg, des Schutzpatrons Englands, am 23. April 1564 zu Stratford-upon-Avon. Verheiratet mit der 8 Jahre älteren Anne Hathaway aus Stratford. Verschwunden und in London wieder aufgetaucht. Von Kollegen als Hans Dampf in allen Gassen beschimpft. Schauspieler, Teilhaber und Stückeschreiber des Theaters der Lord Chamberlain's Man. Autor von Komödien, Historien und Tragödien. Unerschöpflich in seiner Erfinderkraft. Liebling der Könige und des Publikums, Verfasser von Kassenschlagern, theatralisches Genie par excellence, adoptiert von den Dichtern der deutschen Romantik und zum Vorbild erhoben. Der kleine Bruder Gottes, dessen Werk er am 8. Schöpfungstag durch seine eigene poetische Schöpfung verdoppelt. Gestorben an seinem Geburtstag, dem 23. April 1616, dem Tag der Vollendung. In der Pfarrkirche zu Stratford begraben, während er selbst ewig weiterlebt in seinen unsterblichen Werken. Amen. Shakespeares Figuren sind bis heute lebendig geblieben und treiben sich auf allen Bühnen der Welt herum. Hamlet, dem der Geist seines ermordeten Vaters erscheint und ihn zur Rache auffordert, kämpft fortan mit der Frage, der Don Quixote noch zum Opfer gefallen ist, habe ich ein Gespenst gesehen? Oder war die Erscheinung echt? Welches Kriterium hat man, um seine eigene Beobachtung zu prüfen? Doch wieder nur seine eigenen Beobachtungen. Und schon tut sich ein Abgrund der unendlichen Reflexion auf. Die subjektive Innenwelt. Und so wird Hamlet, jener melancholische Hysteriker und selbstmörderische Komödiant, zum ersten Intellektuellen, gedankenreich und tatenarm und zum Urbild des romantischen Menschen, der sich mit ideologischen Fieberträumen und den Halluzinationen des Selbstzweifels herumschlägt. In ihm hat sich Deutschland wiedererkannt und erkennt sich immer noch wieder. Wie Hamlet blickt es zurück, besessen von einer unerlösten Vergangenheit und fixiert auf Morde und Opfer. Viele von Shakespeares Figuren sind in das kollektive Gedächtnis eingegangen. Othello, der Mohr von Venedig, Ehemann der schönen Desdemona, aufgestachelt zu rasender Eifersucht durch den Teufel in Menschengestalt Iago, den machiavellistischen Intriganten, vor dessen motivloser Bosheit wir erschauern. Oder Shylock, der jüdische Wucherer, die Verkörperung eines Volkes im Zustand des Außenseitertums, Repräsentant des Ghettos, geizig und rachsüchtig, dem Shakespeare zugleich einen bewegenden Appell zu Fairness, zu Menschlichkeit und Brüderlichkeit in den Mund legt, die Gegenfigur zu Lessings Nathan der Weise. Oder Falstaff, die Verkörperung des Karnevals und des Wohllebens, gewaltiger Fleischberg und gewaltiger Spötter, die Verbindung von Geist und Fleisch, der Verdreher der Ordnung, Zertrümmerer der Welt, Narr des Prinzen und unerschöpflicher Erfinder von Ausreden, Lügen, Fiktionen und Szenarien, darin ein Dubel seines Schöpfers, ein verdeckter Dramatiker wie Shakespeare und die Inkarnation eines Festes, bei dem die Verschwendung und der Rausch das Kommando übernehmen und bei dem, wie im Drama selbst, der Ausnahmezustand herrscht. Oder Macbeth mit seiner Lady, die kein anderes Motiv kennt als den Ehrgeiz. Ein verkappter Mann und eine Hexe, die ihren Gatten von Mord zu Mord treibt, bis er schließlich wie Herodes zum kindermordenden Tyrannen wird, der erschlagen werden muss wie ein räudiger Hund. Oder König Lear, der als alter Mann seine drei Töchter einem Liebestest unterwirft und dann, wie im Märchen, die gute Tochter verstößt und den beiden Falschen sein Reich vererbt. Zur Strafe wird er von ihnen verstoßen und wir erleben auf der Bühne die Qual eines langsamen Schrumpfungsprozesses, bis der alte König tobend und protestierend seine Macht, seine gesellschaftliche Rolle, seine Bediensteten, sein Haus, seine Kleider, seine Kinder und schließlich den Verstand verliert, weil er die Spannung zwischen seiner Impotenz und seinen wuterregenden Qualen nicht mehr aushalten kann. Oder Romeo und Julia, das archetypische Liebespaar, das in nur einer lyrischen Nacht den ganzen Rausch der Liebe erlebt, bevor diese auf der Spitze des Paradoxes ins Gegenteil abstürzt und sich doch noch einmal zur letzten Vereinigung im Tode steigert. So zerspringen sie, wie Julia vorausgesehen hat, mit einem Seufzer in tausend glitzernde Fragmente und werden als Sternbild der Liebenden an den Himmel der europäischen Kultur gesetzt, damit sich später die Paare nachts daran orientieren können. Während Romeo und Julia auf ewig das Sonett flüstern, das Shakespeare ihnen für die erste Begegnung in den Mund gelegt hat. Und welche Zauberwelten werden da beschworen? Die Welt des Sommernachtstraums mit dem Ehekrach zwischen der Feenkönigin Titania und ihrem Oberon, der aus Rache den Kobold Puck ausschickt, um Verwirrung zu stiften, bis Titania einen Esel liebt. Es ist eine magische Welt, in der Shakespeare eine eigene Lilliput-Folklore erfindet und alle Elemente des klassischen Hexensabbat dem Prozess einer künstlerischen Entgiftung unterwirft. Eine Welt der ständigen Verwandlung und der fließenden Grenzen. Letztlich eine Welt der Maskierung und der Schauspielerei selbst. Welche Abgründe liegen zwischen dieser magischen Welt und der Welt der Politik in Julius Caesar oder Richard III.? Da gibt es nur Kalkül, Manipulation des Gegners, politische Schachzüge und rationale Strategien. Hier herrscht der illusionslose Geist Machiavellis, der Politik nicht mehr moralisch, sondern technisch versteht. Und welch ein Unterschied zwischen der finsteren Hölle von Macbeth und König Lear und der arkadischen Welt von Wie es euch gefällt, mit der witzigen Rosalind oder der unbeschwerten Festesstimmung in Was ihr wollt, mit seinem Personal aus Trunkenbolden, Liebesleuten und lyrischen Narren. Es ist kaum glaublich, dass alles dies vom selben Dichter stammt, und doch ist es so. Was ist Williams Geheimnis? Shakespeare ist ein Meister der sprachlichen Kernfusion. In wenigen Zeilen gelingt es ihm, die ganze Kosmologie, Engel, Affen, Menschen, das Theater, Lachen und Weinen, Himmel und Erde, im Spiegel der Sprache heraufzubeschwören. Das ist Magie. Wer so etwas nachvollziehen kann, der hat das Gefühl, Gott am ersten Schöpfungstag zuzuschauen. Der erlebt den Urknall als poetischen Orgasmus der Kreativität. Es gibt kein besseres Gefühl auf dieser Erde als dieses. Es befreit aus Depression und schlechter Laune und macht dankbar dafür, dass man lebt. Jean-Baptiste Molière. Die klassisch-französische Literatur ist bis heute lebendig geblieben in der Gestalt des Jean-Baptiste Molière. 1622 bis 1673, der eigentlich Jean-Baptiste Poquelin hieß. Molière ist der Schöpfer der französischen Komödie und wurde der Favorit Ludwigs des 14. Als theatralisches Allround-Talent schrieb er die Stücke, führte Regie und spielte selbst die Hauptrolle. An den Titeln seiner Komödien sieht man, dass er sich über solche Charaktertypen lustig macht, die durch eine bestimmte Besessenheit aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind und sich in dieser Schieflage verfestigt haben. Wegen dieser Typik sind die entsprechenden Figuren sprichwörtlich geworden. In »Der Misanthrop, der Menschenfeind« hat der Titelheld Alcest sich geschworen, statt den heuchlerischen Konventionen der Gesellschaft zu folgen, nur noch ehrlich und aufrichtig zu sprechen. Leider ist er aber in die scharfzüngige, eitle und kokette Célimène verliebt, die all das verkörpert, was er verachtet, während er selbst die Zuneigung der aufrichtigen Eliante zurückweist. Damit zeigt Molière die Ambivalenzen der starken Gefühle. Man hasst das besonders, was man heimlich liebt. Nur die verachten die Gesellschaft, die sie vergeblich umworben haben. In »Der Geizige« zeigt uns Molière den aus Lebensangst komprimierten Wahnsinn, den nur das Geld hervorbringen kann. Einer der Typen, die von Molières Schöpfungen ihren Namen bezogen haben, ist der Tartüffe oder der Heuchler. Dabei handelt es sich um einen öligen, moralischen Hochstapler, der sich hinter einem Schleier salbungsvoller Reden in das Vertrauen des einfältigen Orgon einschleicht, sich in sein Privatleben einmischt, ihn seiner Familie entfremdet und sich sein Vermögen unter den Nagel reißt, bis er sich schließlich dadurch demaskiert, dass er Orgons Frau sexuell belästigt. Das Stück war ein Angriff auf die damaligen Gutmenschen, die religiös korrekten und pseudo-devoten Betroffenheitsvirtuosen, die sich häufig als Seelenbelästiger und Ratgeber in größere Haushalte einschlichen und die Frömmigkeit ihrer Opfer zur Erbschleicherei auszunutzen versuchten. Entsprechend heftig waren die Reaktionen. Verbote des Stückes, Androhung der Exkommunikation gegen alle, die zu seiner Verbreitung beitrugen, und der Vorschlag, Molière auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Das wurde bei der Rückkehr des Königs von seinem Feldzug alles wieder rückgängig gemacht, aber es belegt die Funktion der Komödie, Missstände der Gesellschaft durch Lächerlichkeit erkennbar zu machen. Die Langlebigkeit von Molières Komödien ist deshalb auch ein Anlass für melancholische Betrachtungen. Geändert hat sich wenig. Und die Gegenwart wimmelt von Tartüffs und politisch Korrekten, die sich über das Schwingen der Moralkeule den Einfluss einer Priesterkaste verschaffen wollen. Geradezu tragische Umstände verbindet Molière mit seiner effektvollen Komödie »Der eingebildete Kranke«. Sie handelt von einem Hypochonder, der seine Tochter zwingen möchte, einen Arzt zu heiraten, um permanent medizinisch versorgt zu werden. Molière spielte die Hauptrolle, als er wirklich krank war. Dabei wirkte er so echt, dass die Zuschauer sich vor Lachen die Seiten hielten, während Molière auf der Bühne starb. Der abenteuerliche Simplicissimus. Das erste bedeutende Werk der neuen deutschen Literatur, das heute noch fesselt, ist der Roman »Der abenteuerliche Simplicissimus« von Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen um 1621 bis 1676. Es handelt sich um einen sogenannten Schelmenroman, dessen junger Held Simplicius, der Einfältige, die verrücktesten Abenteuer im Europa des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 besteht. Bei einem betrügerischen Hokuspokus muss er zum Beispiel ein Kalb spielen, wird von wilden Kroaten entführt, verkleidet sich als Frau, tritt wieder er selbst geworden in den Dienst des Kaisers, wird zu Lippstadt zur Heirat gezwungen, reist nach Paris, nach Wien und nach Moskau, gewinnt und verliert ein Vermögen, sammelt Erfahrungen mit den Frauen und endet schließlich als weiser Eremit auf einer Insel. Es ist zugleich eine Art Entwicklungsroman, eine Allegorie, eine Versinnbildlichung der Pilgerfahrt der Seele zum Heil und eine Illustration der Unbeständigkeit des Schicksals im Geiste des christlichen Pessimismus, mit dem der saftige Ton nicht so recht zusammenpassen will. Grimmelshausen setzte wegen des Erfolgs seines Romans das Genre in den simplizianischen Schriften fort, wo er auch die Geschichte von der Landstürzerin oder Landstreicherin Courage erzählt, die Brecht den Stoff für sein Stück Mutter Courage geliefert hat. Und nach Grimmelshausens Roman hat auch die berühmte Satirezeitschrift Simplicissimus ihren Namen erhalten. Robinson Crusoe. Wenn man von Don Quixote einmal absieht, gebührt das Anrecht auf den Titel erster realistischer Roman der Weltliteratur dem Robinson Crusoe von Daniel Defoe, 1660 bis 1731. Und Defoe hat auch das Recht auf den Titel erster Journalist. Damit sind wir in der Welt der Moderne und der Welt des Bürgertums angekommen. Defoe war ein glühender Anhänger von William of Orange, jenem englischen König aus Holland, den die Whigs in der glorreichen Revolution von 1688 zum König machten, nachdem er die Bill of Rights als Garantie der verfassungsmäßigen Freiheitsrechte jedes Engländers unterschrieben hatte. Mit diesem Bekenntnis zur Toleranz wurde auch die Pressezensur aufgehoben, und es entwickelte sich in England früher als anderswo eine freie Presse, die um eine neue Macht kämpfte, die öffentliche Meinung. Mehr als andere ist Defoe mit dieser Entwicklung verflochten. Er gründete mit The Review die erste Zeitung, die nicht nur Nachrichten, sondern auch Kommentare brachte. Daneben sehen wir ihn in wechselnden Rollen als Unternehmer, Bankrotteur, Wahlagent, Parteispitzel, Regierungsberater, Herausgeber und Autor der historische Werke, Biografien, Reiseberichte, Erziehungsbücher und Romane verfasst. 1719 schreibt er mit »The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe« einen Schlüsseltext der Moderne. Da man in den Jugendausgaben des Romans den Inhalt immer auf den Inselaufenthalt reduziert, sei daran erinnert, der Schiffbruch ist erst die dritte einer Serie von Episoden, in denen Crusoe immer die gleiche Sünde begeht. Er schlägt die Warnungen seines Vaters in den Wind, sich mit seinem bescheidenen, bürgerlichen sozialen Status zufrieden zu geben. Stattdessen läuft er von zu Hause weg, um im Seehandel schnell reich zu werden. Dabei wird er zweimal von Gott gewarnt. Einmal gerät er in einen Sturm, das zweite Mal in die Sklaverei. Nach seiner Befreiung wird er wohlhabender Plantagenbesitzer in Brasilien, aber auch hier befällt ihn die Unruhe größerer Aussichten, die ihn zu einer Sklavenbeschaffungsfahrt, zum Schiffbruch und zum Inselaufenthalt führt. Erst durch seine geistige Krise auf der Insel lernt er, sein Schicksal als Bestrafung für seine Rebellion gegen Gottes Sozialordnung zu verstehen und akzeptiert den Inselaufenthalt als Gelegenheit zur Bewährung. Dabei wiederholt Robinson im ständigen Experimentieren mit mehreren Problemlösungen die Geschichte der menschlichen Naturbeherrschung vom Ackerbau bis zur Domestikation der Tiere. Sein Erfindungsreichtum und sein Blick für die unbeschränkte Verwendbarkeit von allem und jedem machen die ganze Welt unter dem gleichen Gesichtspunkt vergleichbar, dem der Instrumentalisierung im Dienste der Selbsterhaltung. Robinson lernt methodische Lebensführung durch Zeiteinteilung, verleiht seinem Dasein durch Regelmäßigkeit Stabilität, führt Tagebuch und behält sich trotz der Einsamkeit damit selbst im Blick. Auf diese Weise wird sein Inselaufenthalt zum Inbegriff des bürgerlichen Schicksals. Die Kombination aus sozialer Einsamkeit, Selbstkontrolle, methodischer Lebensführung, Selbstständigkeit und technischer Erfindungsgabe wird zum Programm der nächsten Jahrhunderte. Robinson Crusoe ist eine Illustration des Zusammenhangs zwischen Puritanismus und Kapitalismus. Zugleich mit diesem zwingenden Inselszenario der Robinsonade erfindet Defoe den realistischen Stil der detaillierten Schilderung. Sie gehören zusammen. Das Inselszenario verfremdet den Alltag und die vertrauten Routinehandlungen des täglichen Lebens wirken plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Das macht den Alltag interessant und erhebt ihn zum Gegenstand der Literatur jenseits der Trivialität. Es beginnt die Zeit des Realismus und des Romans. Zugleich ist Robinson auch ein Entwicklungsroman, in dem der Held stellvertretend für den Leser lernt, eine Katastrophe durch autobiografische Selbstdeutung moralisch zu integrieren und sinnvoll zu machen. Der Kredit des Lebensgenusses muss durch Leidensrückzahlungen abgetragen werden. Das ist die Wiedereinführung des Fegefeuers, das schon vor dem Tode beginnt. Es ist das moderne Leben, das hier geschildert wird. Natürlich ändert sich das Inselszenario grundlegend durch das Auftauchen Freitags. Verloren, wie er ist, im Meer der Zeit, ist Robinson sich seiner Identität so wenig sicher, dass er ständig von der Angst verfolgt wird, verschlungen zu werden, verschlungen vom Meer, von wilden Tieren und schließlich von Kannibalen. Als er den ersten Fußabdruck im Sand sieht, gerät er in Panik. Und von da an wird der Roman zur Kolonialgeschichte. Robinson befreit Freitag von einer Horde Kannibalen, macht ihn zu seinem Diener und bringt ihm europäische Sitten und seine Sprache bei. Zum Schluss besiedelt er die Insel mit gestrandeten Europäern und wird Gouverneur. Das britische Empire hat ihn wieder. Aufgrund seines erzieherischen Werts wurde der Roman sowohl ein ungeheurer Erfolg als auch ein Modell für Nachahmungen. Robinson Crusoe inspirierte die utopischen Staatsromane, die Reiseliteratur und die Erziehungsromane. Es sollte noch zahlreiche ideologisch abgewandelte Robinsonaden geben. Gullivers Reisen. Zum Genre der imaginären Reise gehört auch ein Werk, das sehr viel mit Robinson Crusoe gemeinsam hat und doch kein Roman ist, sondern eine der effektvollsten Satiren, die je geschrieben wurden. Gullivers Reisen. Erscheinungsjahr 1726 von Jonathan Swift, der von 1667 bis 1745 lebte. Es handelt sich um die Berichte von vier Seereisen, die der Schiffsarzt Lemuel Gulliver unternommen hatte. Die erste Reise führte ihn in das Land Lilliput, den Namen hat Swift erfunden, dessen Einwohner 6 Zoll, circa 15 Zentimeter groß sind. Gulliver kommt an den Hof von Lilliput und hat Gelegenheit, die Kämpfe zwischen den Parteien der Tremaxons und der Slemaxons zu beobachten. Hiermit bietet Swift eine Satire der heimischen Parteien, besonders der Whigs. Auf der zweiten Reise wird die Perspektive umgedreht und Gulliver besucht das Land Brobdingnag, die Heimat der tugendhaften Riesen. Hier wird Gulliver selbst zum Lilliputaner und seine Erzählungen vom korrupten Parteienstaat in England erregen das Erstaunen des Königs von Brobdingnag. Dieser verkörpert die politischen Ideale des englischen Humanismus, so wie sie nach Swifts Meinung von den Tories vertreten wurden. Eine Verbindung von Römertugenden, ländlichem Leben und politischem Engagement für das Gemeinwohl. Zugleich ist Gullivers Schilderung Brobdingnags durch die perspektivische Vergrößerung geprägt, die seinen Blick mikroskopisch scharf macht. Die Gesichtshaut der Brobdingnagger wird zu einer Kraterlandschaft und die Besichtigung von Wunden und Geschwüren wird zu einer ständigen Überforderung der Ekelabwehr. Das bietet Swift die Gelegenheit, seine Satire zu einem hamletschen Ausbruch des Ekels vor dem menschlichen Körper zu steigern. Angewidert schildert Gulliver die riesigen Läuse, die wie Schweine im Fleisch von Bettlern wühlen und lässt sich von den Ausdünstungen der Milchdrüsen betäuben, als ihn eine Ehrenjungfrau der Königin zum Spaß rittlings auf ihre Brustwarze setzt. Die dritte Reise führt Gulliver nach Laputa, Balibarbi, Lagnac, Glubbdubdrib und Japan. Laputa ist eine fliegende Insel, die sich, wie England das mit Irland tut, mit ihrem ganzen Gewicht auf das von ihr beherrschte Balnibarbi herabzusenken droht, um es zu zerquetschen. In Balnibarbi besucht Gulliver die Akademie von Lagado, die für die Kühnheit ihrer Experimente und die Fantastik ihrer Projekte berühmt ist. So will man etwa politische Differenzen durch Gehirnoperationen beseitigen und Verschwörungen durch die rechtzeitige Analyse der Exkremente von Politikern verhindern. Damit zielt Swift auf die Royal Society, die angesehenste wissenschaftliche Gesellschaft der Welt. Auf seiner Reise nach Glubbdubdrib lernt Gulliver die großen Heroen der Geschichte kennen, nur um festzustellen, dass sie in Wirklichkeit die größten Schurken waren. Swifts perspektivische Relativierung arbeitet dabei nach dem gleichen Muster, mit dem sein Freund John Gay in seiner Bettleroper, Vorbild für Brechts Drei-Groschen-Oper, den Premierminister Walpole im Bild des Gaunerkönigs Peacham darstellt. Schließlich trifft Gulliver in Luckneck auf die Struldbrugs, biologisch unsterbliche Menschen, und verliert dabei alle Illusionen über die Vorteile der Unsterblichkeit. Die Struldbrugs degenerieren mit zunehmendem Alter in einen senilen Zustand subhumaner Verblödung. Die vierte Reise ist vielleicht die bemerkenswerteste von allen. Sie führt Gulliver in ein Land, das von zwei charakterlich völlig unterschiedlichen Arten von Lebewesen bewohnt wird. Bei der ersten handelt es sich um die Huynhems, einer Spezies rationaler Pferde, die so edel und tugendhaft sind, dass sie Gullivers Erzählungen über die heimischen Kriege, die Lügen der Politiker und die Korruption der Rechtsverdreher nur mit Mühe begreifen, weil ihnen die Kategorien für das Verständnis des Bösen fehlen. Die andere Spezies bilden die Yahoos, eine degenerierte Art von Humanoiden, die sich durch Gemeinheit, Lasterhaftigkeit und generelle Ekelhaftigkeit auszeichnen. Durch den Umgang mit den bewundernswerten Pferden und durch die Tatsache, dass ein Yahoo-Mädchen ihn sexuell begehrt, muss Gulliver zu seiner Schmach einsehen, dass er als Mensch eher den Yahoos als den Pferden gleicht und verfällt in einen tiefen Selbsthass, der in ihm einen heftigen Ekel vor dem gesamten Menschengeschlecht auslöst. In der Gegenüberstellung von Huynhems und Yahoos konfrontiert Swift zwei Philosophen, die Anthropologie des Thomas Hobbes mit der von John Locke. Die Yahoos repräsentieren den tierischen Zustand des Kriegs aller gegen alle. Die Huynhems leben nach den Vorstellungen Locks ohne einen Fürsten in Freiheit, aber nicht in sittlicher Anarchie, sondern gemäß den Gesetzen der Vernunft und der zivilen Gesittung, in der Natur und Kultur zusammenfinden. Das vierte Buch von Gullivers Reisen führt uns also selbst den Wechsel von der schwarzen Anthropologie des 17. Jahrhunderts zum Optimismus des 18. Jahrhunderts vor. Die Yahoos verkörpern die traditionell christliche Sicht der korrupten Natur des Menschen, die eines starken Regiments bedarf. Die Huynhems repräsentieren das Vertrauen auf die Selbstregulierung der Zivilgesellschaft. Nach diesem Muster unterscheiden sich bis heute die ideologischen Optionen. Wer die Menschen für Yahoos hält, ist konservativ und verlangt einen starken Staat, der dann von Huynhems gesteuert werden muss. Wer sie für Huynhems hält, versteht den Staat als ideologische Maskierung der Yahoos. Defoe und Swift leben mitten in den Turbulenzen, in denen sich die Regierungsmaschine und die Wirtschaftsmentalität der neuzeitlich bürgerlichen Demokratie herausbilden. In Defoes Robinson Crusoe erfahren wir, welche religiösen und moralischen Vorstellungen und Antriebe hinter einer Mentalität stehen, die auch noch die unsrige ist. Und bei Swift sehen wir, wie aberwitzig vom Standpunkt der Tugend aus ein Regierungssystem aussehen musste, das dem rückhaltlosen Parteienstreit ausgeliefert war. Aber wir sehen auch, dass es just diese relativierende Optik der entgegengesetzten Parteien war, die Swift in die Literatur einführt, indem er denselben Menschen einmal zum moralischen Zwerg und das andere Mal zum ethischen Riesen erklärt. Pamela und Clarissa. Zwei heute wenig gelesene Klassiker haben zu ihrer Zeit eine ungeheure Wirkung gehabt, die bis heute anhält. Die Romane Pamela und Clarissa von Samuel Richardson, 1689 bis 1761. In beiden Fällen handelt es sich um Briefromane. Beide berichten davon, wie ein bürgerliches, tugendhaftes Mädchen in die Gewalt eines sittenlosen Adligen gerät, der es unzüchtig belagert. In den Briefen erfährt der Leser von der Not der Mädchen, ihrer Standfestigkeit und auch von ihren ambivalenten Gefühlen gegenüber ihren Belagerern, die sie durchaus nicht nur für unattraktiv halten. In Pamela droht der Adlige, sie zu vergewaltigen. In Clarissa tut er es tatsächlich. Das begründet den Unterschied zwischen beiden Romanen. In Pamela ist der Belagerer schließlich so zermürbt, dass er, obwohl sie nur ein Dienstmädchen ist, sie um ihre Hand bittet, die sie, da nun alles legal ist, huldreich gewährt. In Clarissa hat sich der Belagerer durch die Vergewaltigung diese Möglichkeit verbaut. Als er ihr die Ehe anträgt, lehnt sie ab. Die Briefform ermöglicht eine neue Art des Erzählens. Geschildert wird fast immer das gerade Erlebte oder sogar die gegenwärtige Stimmung und die Seelenlage im Zustand der Aufgewühltheit. Wir hören die Geschichte nicht aus der distanzierten Rückschau, sondern zeitgleich mit den Ereignissen. Die Handlung verlagert sich in das Innere des Hauses und das Innere der Person. Der Roman wird psychologisch und erlaubt es, Frauen als Heldinnen und als Autorinnen in Erscheinung zu treten. Das bedeutet eine viel stärkere emotionale Leserbeteiligung als bisher, und so gewinnt der Roman vor allem Leserinnen. Das Entscheidende aber ist, dass Richardson einen neuen Mythos begründet. Wir befinden uns an der Schwelle zum Zeitalter der Empfindsamkeit. Es ist der Mythos vom exemplarischen Liebespaar des bürgerlichen Romans. Kulturelle Voraussetzung für diesen Mythos ist die Tabuisierung der Sexualität für die Frauen und die Gründung der Ehe auf das Gefühl. Das Gefühl als ein alle Menschen vereinigendes Band, das auch die ständischen Grenzen überwindet. Es wird zum Kampfbegriff des Bürgertums in seiner Auseinandersetzung mit dem Adel. Dessen Sittenlosigkeit setzt es die Tugend entgegen. Vor diesem Hintergrund überträgt Richardson die Gegensätze zwischen Aristokratie und Bürgertum auf das neue Paar. Der Liebhaber ist ein Adliger, der männlich, aktiv und skrupellos sich der Tradition außerehelicher Liebschaften verpflichtet fühlt. Die Heldin ist bürgerlich, passiv, häuslich, gefühlsbezogen und in puncto Sexualität absolut prinzipienfest und tugendhaft. Richardson projiziert also die ständischen Gegensätze auf die Geschlechter, sexualisiert sie und macht aus dem sozialen Konflikt einen Geschlechterkampf zwischen adligem Laster und bürgerlicher Tugend, in dem ein weiblicher Engel von einem männlichen Teufel belagert wird. Daraus gewinnt Richardson das Muster für den bürgerlichen Liebesroman. Eine bürgerliche Frau hält den zweideutigen Annäherungen des aristokratischen Mannes aus Tugendgründen so lange stand, bis dieser, völlig zermürbt, ihre Feinfühligkeit und ihre Wünsche zu respektieren gelernt hat und ihr einen Antrag macht. Erst dann darf die Frau auch ihre eigenen Gefühle entdecken und den bisherigen Quälgeist lieben. Damit werden zwei Stereotypen geschaffen, die 150 Jahre lang die Literatur beherrschen sollen. Der aristokratische Verführer, an dessen offener Triebhaftigkeit die tugendhafte Heldin ihre eigenen verdrängten sexuellen Impulse schaudernd wahrnehmen kann, und die neue Heldin, jung, fragil, delikat, passiv, asexuell, tugendhaft und frei von Gefühlen gegenüber ihrem Bewunderer, bis sie geheiratet wird. Werden diese Grenzen überschritten, fällt sie in Ohnmacht. Richardsons Romane machten einen außerordentlichen Eindruck bei den Zeitgenossen, und die gesamte Geistlichkeit Europas atmete auf, weil die Literatur endlich die Tugend verherrlichte. Die Literatur hatte also ihr Thema gefunden, die Liebe und das Gefühl. Von da an widmete sie sich zunehmend diesem Gegenstand und wurde die Form, in der man öffentlich über Privates kommunizieren konnte. Sie wurde durch die stärkere Dramatisierung des Geschehens und durch die größere Leserbeteiligung selbst eine Art Intimkommunikation, indem sie durch ihre Suggestivität und ihre emotionale Ladung zum Miterleben verführte. Die Leiden des jungen Werthers. Unter dem unmittelbaren Einfluss von Richardson schrieb Goethe dann das Gegenstück zu den weiblich akzentuierten Romanen von Richardson. Das Manifest des Gefühls aus männlicher Perspektive, die Leiden des jungen Werthers, 1774. Mit diesem Briefroman haben wir zugleich eine Krisenepisode aus Goethes Biografie vor uns, die er durch Schreiben bewältigt. Als angehender Jurist praktiziert Goethe am Reichskammergericht in Wetzlar und verliebt sich bei einem Ball in Volpertshausen in Charlotte Buff. Er macht ihr den Hof, aber sie ist schon dem Gesandtschaftssekretär Kästner versprochen. Auf demselben Ball lernt er auch den Legationssekretär Karl Wilhelm Jerusalem kennen. Nachdem er Charlotte weiter vergeblich belagert hat und wieder abgereist ist, erfährt Goethe, dass Jerusalem sich Kästners Pistole ausgeliehen und sich damit erschossen hat. Er war in eine verheiratete Frau verliebt. Goethes eigene Liebesverzweiflung und Jerusalems Selbstmord fließen im Werther zusammen. Werther ist ein Mensch des Gefühlsüberschwangs und der Schwärmerei. Er lässt sich von pantheistischen Empfindungen überwältigen und feiert in einer lyrischen Prosa die Verschmelzung seiner Seele mit der Natur. Dieser Überschwang steht aber im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Konventionen und der nüchternen weltbürgerlichen Respektabilität, sodass Werther, statt sich mitteilen zu können, durch seine Gefühlsintensität vereinsamt. Da lernt er auf einem Ball auf dem Lande Lotte kennen und erlebt erneut das ozeanische Gefühl eines Glückstaumels. Da wirft Lottes nüchterner Verlobter Albert einen kalten Schatten auf das Verhältnis. Werther verlässt die beiden, fühlt sich angeödet durch die Kleingeistigkeit seiner Kollegen, muss sich als Bürgerlicher aus einer adligen Gesellschaft hinauswerfen lassen und kündigt, zunehmend von Lebensekel befallen, seinen Job. Es treibt ihn zurück in die Gesellschaft Lottes, wo er wieder auf den elenden Albert trifft. Seine Frustration steigert sich mit Hilfe der Lektüre des Ossian, eines gefälschten schottischen Epos, aber das wusste Goethe noch nicht, zur Verzweiflung. Ein letztes Mal liest er mit ihr Ossian. Er küsst sie, wirft sich ihr zu Füßen, sie schließt sich im Nebenzimmer ein, er leiht sich bei Albert ein paar Pistolen, schreibt einen Abschiedsbrief an Lotte, zieht den Anzug der ersten Ballnacht an und erschießt sich am Schreibtisch. Ein wiedergeborener Hamlet der Empfindsamkeit. Der Erfolg des Romans war ungeheuer. Eine ganze Generation hat sich in Werthers Weltschmerz wiedererkannt. Es gab eine veritable Werther-Mode, bei der man Werthers Anzug imitierte, blauer Frack, gelbe Weste, Filzhut und ungepudertes Haar. Eine Selbstmordwelle rollte durchs Land. Und später sollte der große Napoleon, der selbst das Gegenteil von Werther war, eine Ausgabe des Romans immer mit sich führen. Gotthold Ephraim Lessing. Das deutsche Drama beginnt mit der Adoption Shakespeares und seines Blankverses durch Gotthold Ephraim Lessing, 1729 bis 1781. Mit der Minna von Barnhelm, 1767, schreibt Lessing gleich eine der reizendsten deutschen Komödien, in der ein ehrpuseliger preußischer Offizier durch die Genialität seiner Geliebten von seiner Don Quixoterie kuriert wird. Weil er sie nur nimmt, wenn sie unglücklich ist, muss sie die Unglückliche mimen. Lessings Nathan der Weise erinnert daran, welchen Zivilisationsstandard die Aufklärung in diesem Lande schon einmal erreicht hatte. Das Stück spielt während der Kreuzzüge in Jerusalem. Der Titelheld ist ein jüdischer Kaufmann, der alle Religionen für verschiedene Ausdrucksformen derselben Wahrheit hält. Als ein Tempelritter sich in seine Adoptivtochter Recha verliebt und diese Beziehung wiederum den Sultan Saladin, einen Moslem, ins Spiel bringt, werden alle drei monotheistischen Religionen miteinander konfrontiert. Am Ende stellt sich heraus, dass Recha und der Tempelherr Geschwister sind und beide die Kinder von Saladins Bruder. Ihr gemeinsamer geistlicher Vater aber ist Nathan der Weise, sodass sich schließlich alle Beteiligten als Mitglieder einer Menschheitsfamilie umarmen können. Zentral für Lessings Botschaft ist die Episode in der Mitte des Stückes, in der der Sultan die vielgepriesene Weisheit Nathans testet und ihm die Frage nach der wahren Religion stellt. Nathan antwortet mit der Ringparabel aus der dritten Geschichte des Decamerone von Boccaccio. Seit Menschengedenken vererbt in einer Familie in jeder Generation der Vater vor seinem Tode seinem Lieblingssohn einen wertvollen Ring, der ihn auf dem Pfade der Tugend und des Glücks hält. Schließlich kommt er auf einen Vater, der sich zwischen seinen drei Söhnen nicht entscheiden kann, weil er alle gleich liebt. So lässt er zwei weitere gleich aussehende Ringe anfertigen und gibt jedem der drei einen davon. Nach seinem Tode kommt es zum Streit, weil jeder den echten Ring zu besitzen beansprucht. Der Richter aber verfügt, dass laut Testament des Vaters derjenige den echten Ring haben müsse, dessen Lebenswandel die Kraft des Rings durch seine Vorbildlichkeit beweise. Damit habe jeder eine Chance, die Echtheit seines Ringes nachzuweisen. Diese salomonische Antwort begeistert den Sultan und zeigt, was Nathan und Lessing unter der Verwandlung von Glaubensweisheiten in Vernunftwahrheiten verstanden. Friedrich Schiller. Das zweite Gestirn neben Goethe am Himmel der Weimarer Klassik ist Friedrich Schiller. 1759 bis 1805. Im Unterschied zu Goethe konzentrierte sich Schillers dichterisches Temperament auf die dramatisch zugespitzte Handlung des politischen Theaters in historischen Kostümen. Zugleich besaß er die Gabe der sentenziösen, merkspruchartigen Verdichtung, die sein Werk zu einem Steinbruch für den deutschen Zitatenschatz gemacht hat. Die Axt im Haus, durch diese hohle Gasse, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, da werden Weiber zu Hyänen. All das stammt aus Schillers Werken. Er begann seine Karriere mit dem Paukenschlag von Die Räuber, 1782, dem archetypischen Drama des Sturm und Drang. Das war eine literarische Bewegung, die in Abweichung vom Stilideal der französischen Klassik das Rebellische, Prometheische und Dämonische betonte. In den Räubern geht es um die Brüder Franz und Karl Moor, die einander gegenüberstehen wie französisches Freidenkertum und deutscher Sturm und Drang. Dabei betrügt der jüngere Bruder Franz den älteren Karl um sein Erbe. Dieser sammelt einen Haufen Gesetzlose um sich herum, geht in die Wälder und wird ein Robin Hood. Am Ende kehrt er, mit dem Blut Unschuldiger befleckt, nach Hause zurück, um seine geliebte Amalia nochmal zu sehen. Und alles endet in Verstrickung, Selbstmord, Mord und Katastrophe. Das Mannheimer Publikum war bei der Erstaufführung so begeistert, dass sich wildfremde Menschen in die Arme fielen. Es war ihnen egal, dass Schiller seine rivalisierenden Brüder aus Shakespeares König Lear gestohlen hatte. Don Carlos, 1787, basiert auf dem Leben des Sohnes vom spanischen König Philipp II. Don Carlos teilt seinen Freiheitsidealismus mit dem erfahreneren und älteren Marquis Posa. Als die beiden sich gegen den Tyrannen verschwören, wird Don Carlos verdächtigt. Um den Prinzen zu entlasten, lenkt Marquis Posa allen Verdacht auf sich und wird hingerichtet. Als Don Carlos darauf die Freiheit angeboten wird, lässt er sich dazu hinreißen, in einem idealistischen Ausbruch dem Tyrannen zu trotzen und wird der Inquisition überantwortet. Die bekannteste Zeile des Stücks, Marquis Posas Appell an Philipp, geben Sie Gedankenfreiheit, hat während der Nazizeit Beifallsstürme ausgelöst. Wallenstein, 1798 bis 99, ist eine Trilogie, bestehend aus Wallensteins Lager, die Piccolomini und Wallensteins Tod. Sie behandelt den Sturz des kaiserlichen Generals Wallenstein während des Dreißigjährigen Krieges. Mit ihr beginnt die klassische Phase in Schillers Produktion und sie stellt zugleich einen Höhepunkt des dramatischen Werks dar. Wallenstein versteht sich als Vertreter einer neuen Friedensordnung. Aber um sich gegen die Unzuverlässigkeit des Kaisers zu wappnen und diesen seine Unabhängigkeit spüren zu lassen, nimmt er Kontakt zum schwedischen Gegner auf, wird von seinem Freund Octavio Piccolomini verraten, dessen Sohn Max auf Wallensteins Seite steht, und reagiert darauf mit einer durch seinen Sternenglauben verursachten Unentschlossenheit, mit der er die Katastrophe herbeiführt, die er vermeiden möchte, nämlich seine Absetzung und seine Ermordung. Maria Stuart, 1801, behandelt die Rivalität zwischen der mächtigen Königin Elisabeth von England und der von ihr gefangen gehaltenen schönen Königin Maria Stuart von Schottland. Die Spannung wird aus der Unsicherheit gewonnen, ob das über Maria verhängte Todesurteil vollstreckt wird oder nicht. Thematisch geht es um das Problem des politischen Showgeschäfts und der Imagepolitik. Wilhelm Tell, 1804, dramatisiert den freiheitlichen Gründungsmythos der Schweiz. Die Demütigung eines Einzelnen, Tell muss einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen, löst eine allgemeine Freiheitsbewegung aus. Das Drama behandelt die Wechselwirkung zwischen dem Handeln von Einzelpersonen und dem Verhalten der Allgemeinheit, die im Fall der Schweiz zur erfolgreichen Selbstbefreiung führt. Schiller war Deutschlands Ersatz für eine bürgerliche Revolution. Er gehörte zu den wenigen Deutschen, die die Französische Republik nach der Revolution zu ihren Ehrenbürgern gemacht hat. Weil er sein revolutionäres Freiheitspathos mit Erbaulichkeit und Theatralik zu verbinden verstand, wurde er zum Hausdichter des liberalen deutschen Bürgertums. Zugleich waren seine Dramen aufgrund ihrer politischen Tendenz der wichtigste Grund, warum sich die Juden Osteuropas in die deutsche Kultur verliebten. Unter ihnen wurde der Name Schiller populär. Sie zeigen aber auch, dass man in Deutschland Politik durch Geschichte ersetzte. Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist, 1777 bis 1811, gehört zur Kategorie der romantischen Dichter, die man auf Französisch Poète Maudit, wörtlich verfluchte Dichter genannt hat. Bei ihnen sind riskante Lebensführung, psychische Selbstgefährdung und poetische Originalität miteinander verflochten. Kleist begeht zusammen mit Henriette Vogel 1811 Selbstmord. Umso erstaunlicher ist es, dass er mit Der zerbrochene Krug 1808 die beste deutsche Komödie schreibt. Sie handelt von dem holländischen Dorfrichter Adam, der einen Fall von sexueller Belästigung untersuchen muss. Der zerbrochene Krug symbolisiert den geschädigten Ruf des Mädchens Efe, bei dem er selbst der Schuldige ist. Das ist die komödiantische Version des Ödipus, und die Komik lebt von den verzweifelten Versuchen des Richters, unter den Augen des Justizrats Walter seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das Thema der inneren Spaltung behandelt Kleist auch in seiner wunderbaren Komödie Amphitryon 1807, in der Amphitryons Ehefrau Alkmene ihrem Mann untreu wird, ohne es zu wissen, weil Jupiter sie in Gestalt Amphitryons beglückt. Dabei geht es um den Unterschied zwischen göttlichem Liebhaber und menschlichem Ehemann, zwischen pflichtgemäßer und freiwilliger Liebe. Im Prinz Friedrich von Homburg 1811 kehrt Kleist zum Thema der Selbstverurteilung zurück. Der Held des Dramas ist der somnambule Kavalleriegeneral des großen Kurfürsten, der in romantischer Träumerei befangen in der Schlacht den Feind angreift, bevor er den Befehl dazu erhält, dadurch den Sieg herbeiführt und wegen militärischen Ungehorsams doch zum Tode verurteilt wird. Nach einer eindrucksvollen Darstellung der Todesangst akzeptiert der Prinz die Gerechtigkeit des Urteils. Erst als er sich dem Gesetz unterworfen hat, kann ihn der Kurfürst begnadigen. Mit der Geschichte des Michael Kohlhaas schreibt Kleist 1808 eine der klassischen Novellen der deutschen Literatur. Sie handelt von dem brandenburgischen Pferdehändler Kohlhaas, der, als ein Junker ihm seine Pferde ruiniert und er vor Gericht nicht entschädigt wird, das Gesetz in die eigenen Hände nimmt, den Landsitz des Junkers niederbrennt und das Land mit Krieg überzieht, bis ihm doppelt Gerechtigkeit widerfährt. Seine Pferde werden ersetzt und er wird für seine Verbrechen hingerichtet. Der Name Michael Kohlhaas wurde sprichwörtlich für Gesetzesfanatiker. Faust. Tragödie in zwei Teilen. Faust. Tragödie in zwei Teilen von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil 1797 bis 1806. Zweiter Teil 1824 bis 1831. Der Faust ist die gewaltigste Dichtung in unserer Sprache und bietet wie sonst nur Dantes Göttliche Komödie oder James Joyce Ulysses ein Inventar unserer Kultur. Der Rahmen umfasst Himmel und Erde und die europäische Geschichte von Homer bis zu Goethe. Es ist deshalb auch ein Erinnerungssystem. Die Gestalt des Faust ist durch Goethe zum Repräsentanten einer spezifisch modernen Maßlosigkeit und Unruhe geworden, die auf die Wissenschaft, die Technik und die Grenzenlosigkeit der offenen Zukunft bezogen ist. In diesem Sinne wird die Bezeichnung faustisch verwendet. Faust war der Name eines legendär gewordenen Magiers, Schwarzkünstlers und Gelehrten aus dem 16. Jahrhundert, dessen Leben schon der Zeitgenosse Shakespeares Christopher Marlowe in seinem Stück Dr. Faustus dramatisiert hatte. In die Figur dieses Schwarzkünstlers mischten sich Vorstellungen, die mit anderen spektakulären Magiern wie Paracelsus und Heinrich Agrippa verbunden waren. Deshalb nennt Goethe seinen Faust Heinrich, obwohl der historische Faust Georg hieß. Goethe schickt der Handlung des Faust einen Prolog im Himmel voraus, in dem der Teufel mit Gott eine Wette darüber abschließt, ob es ihm gelingt, den Geist des Faust von seinem unendlichen Streben abzubringen und ihn mit Trivialem zufriedenzustellen. Am Beginn der eigentlichen Handlung sehen wir den gelehrten Faust, wie er in seiner nächtlichen Studierstube und dann mit seinem Famulus, also Gehilfen, Wagner, beim Osterspaziergang seine Unzufriedenheit mit der traditionellen Wissenschaft und der Enge der bürgerlichen Existenz überhaupt zum Ausdruck bringt. Diese Stimmung ruft Mephisto auf den Plan, der sich als Hund maskiert einschleicht. Das also war des Pudels Kern und ihn zu einem Pakt überredet. Mephisto soll Faust dabei helfen, zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dafür überschreibt Faust ihm seine Seele, fügt aber die Klausel hinzu, »Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen.« Nach satirischen Seitenhieben auf den Campus der Universität und die Sitten, die dort herrschen, wird Faust in einen jugendlichen Stutzer verwandelt. Dann beginnt die Gretchenhandlung, die den ersten Teil des Faust ausmacht. Diese Tragödie variiert das Szenario Richardsons. Rücksichtslose Verführung eines unschuldigen bürgerlichen Mädchens durch den zum jungen Wüstling mutierten Faust unter Beihilfe des Teufels. Vergiftung von Gretchens Mutter, Tötung von Gretchens Bruder im Duell, uneheliche Schwangerschaft, Kindsmord, Einkerkerung und Wahnsinn Gretchens. Dabei hat Goethe heftig auf Ophelia aus dem Hamlet zurückgegriffen. Faust entspricht Hamlet, Gretchen Ophelia und ihr Bruder Valentin Laertes, während Mephisto Ophelias Lieder singt. Um die Dämonie der Geschlechtslust zu illustrieren, fügt Goethe in die Gretchenhandlung die romantische Walpurgisnacht ein. Das ist ein Hexensabbat, für dessen Schilderung er Macbeth und den Sommernachtstraum plündert. Gegenüber dem Handlungsschwung der Tragödie wechselt der zweite Teil zum Panoramastil eines symbolischen Welttheaters. Im Prolog erwacht Faust aus einem Heilschlaf wie nach einem psychotischen Schub und erscheint im ersten Akt in der Begleitung Mephistos am Kaiserhof. Dort betätigt er sich als Zauberer, der sich den zerrütteten Staatsfinanzen widmet. Dabei erweist sich Mephisto als Anhänger von Keynes, indem er durch die Betätigung der Notenpresse die Inflation ankurbelt. Kulturpolitisch betreibt Faust eine Wiederbelebung der griechischen Klassik, indem er Helena und Paris als Inkarnationen klassischer Schönheit heraufbeschwört und schließlich dabei scheitert. Der zweite Akt führt in die alte Studierstube des Faust, wo der inzwischen promovierte Wagner ein gentechnisches Labor eingerichtet hat und, wie der berühmte Forscher Frankenstein, an der Uni Ingolstadt aus entsprechender Biomasse im Reagenzglas einen künstlichen Embryo macht, den Homunculus. Dieses Männchen weist Faust den Weg zur klassischen Walpurgisnacht. Dort versammeln sich vorhomerische Fabelwesen, griechische Götter und Naturphilosophen zu einem Meeresfest, das in einer Lobpreisung des allgewaltigen Eros gipfelt. Im dritten Akt erfolgt die Begegnung Fausts mit Helena. Dabei repräsentiert sie den Formsinn der Antike und Faust, der Vertreter des romantischen Nordens, repräsentiert die seelische Erlebniskraft. Aus ihrer Vereinigung entspringt der Geist der Poesie selbst, Euphorion. Euphorion verglüht in einem poetischen Höhenrausch. Nachdem auch Helena gestorben ist, deren Züge dabei mit denen Gretchens verschmelzen, kehrt Faust aus dieser zeitlosen Sphäre auf die Erde zurück, hilft mit Mephistos Unterstützung dem Kaiser beim Sieg über seine Gegner und wird zum Lohn mit einem Küstenstreifen belehnt. Im fünften Akt beginnt ein Großprojekt der Ingenieurskunst, in dem er durch Eindämmung des Meeres Land gewinnt. Dabei lässt er brutal die Hütte des alten Pärchens Philemon und Baucis abfackeln, weil sie bei der Flurbereinigung im Weg ist, wobei die alten Herrschaften umkommen. Mit Hilfe der Technik kann Faust jetzt Wunder ohne Magie bewirken, so dass er sich langsam von Mephisto emanzipiert. aber das lässt ihn einen Zustand der Zufriedenheit voraussehen, so dass Mephisto fälschlicherweise die von Faust selbst formulierte Vertragsklausel erfüllt sieht. Er erblickt die Möglichkeit der freiheitlich organisierten Arbeitsgesellschaft und sagt: Im Vorgefühl von solchem Glück genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. Damit sinkt der Tod um. Mephisto will sich seiner Seele bemächtigen, da schwebt eine himmlische Heerschar rosenstreuend hernieder. Mephisto wird von einem knackigen Engel erotisch abgelenkt und schon entführen die Himmelsboten Fausts Seele. Wieder einmal ist der arme Teufel geprellt. Die Engel aber singen die Begründung für Fausts Errettung. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Am Ende wartet Gretchen auf ihn wie Beatrice auf Dante und variiert ihre Verse aus dem ersten Teil: Neige, neige, du ohne Gleiche, dein Antlitz gnädig meinem Glück, der Frühgeliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zurück. Und der Chorus Mysticus gibt uns zum Schluss die Interpretation des Ganzen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Diese knappe und magere Zusammenfassung kann nur einen schwindsüchtigen Eindruck von dem Glanz und der Fülle dieses Werkes vermitteln. Mit seiner Gegenüberstellung von Moderne und Antike, Heidentum und Christentum, Kunst und Technik, Dichtung und Wissenschaft, Romantik und Klassik, mit seinen vielfältigen Beschwörungen, Inszenierungen und Verwandlungen bietet es ein Inventar so vieler Gestalten und Formen unserer Kultur, wie wir es in keiner anderen Dichtung finden. Das gilt auch für die Formen der Dichtung selbst. Es gibt kein anderes Werk, das so viele metrische Variationen benutzt. Gott spricht im fünfhebigen Jambus mit Kreuzreimen, Faust wechselt zwischen sehnsuchtsvoll fließenden Vierhebern, Terzen und reimlosen Trimetern, Mephistos Palando entfaltet sich im lässig weltmännischen Madrigalvers von wechselnder Länge. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Das Werk ist gespickt mit Liedern, Balladen, Hymnen und Chören. Im Faust wird die gesamte Formensprache der Dichtung versammelt. Er ist wahrhaft eine Summa Poetica und eine Anatomie unserer Kultur. In ihm zeigt die deutsche Sprache, was sie kann, welche Figuren sie beherrscht und zu welchem Glanz und zu welcher Ausdruckskraft sie es zu bringen vermag. In Faust verschmilzt die deutsche Kultur mit der europäischen. Und so gibt es kein Werk, in dem die Schnittmenge zwischen beiden größer wäre. Der Faust ist die Dichtung, in der andere Nationen die deutsche Literatur am ehesten kennenlernen. Und Faust und Mephisto sind die beiden Deutschen, denen sie wahrscheinlich am aufmerksamsten zugehört haben. Natürlich blieb es nicht aus, dass der Faust zum nationalen Arbeitsdiensteinsatz für Volk und Vaterland gepresst wurde und dass die faustische Maßlosigkeit dazu herhalten musste, das deutsche Sendungsbewusstsein zu legitimieren. Das hat Thomas Mann mit seinem Dr. Faustus von 1947 dann wieder gerade gerückt, indem er den Faust nach der Nazizeit auf den neuesten Stand gebracht hat. Es spielen dann die Musik, der Rausch, der Irrsinn und Nietzsche eine zentrale Rolle. Und am Schluss wird Faustus wirklich vom Teufel geholt, dem er seine Seele verkauft hatte. Zwischenbetrachtung: Der moderne Roman. Die Dichter der deutschen Klassik haben sich auf die Lyrik und das Drama konzentriert. Der realistische Roman spielt bei ihnen noch keine große Rolle. In England dagegen hatte er sich in den 100 Jahren seit Robinson Crusoe voll entwickelt. Nachdem Richardson das Muster der Liebesgeschichte erfunden und den Roman psychologisiert hatte, hat Laurence Stern 1713 bis 1768 mit seinem humoristischen Tristram Shandy schon einen Roman über das Romanschreiben geschrieben. Horace Walpole hatte 1764 mit seinem Schloss von Otranto den Schauerroman, auf Englisch Gothic Novel, erfunden und Sir Walter Scott, der Dichter des romantischen Schottland, den historischen Roman geschaffen. Sein Ivanhoe erschien 1819. Schließlich hat Jane Austen 1775 bis 1817 in den Romanen Emma und Stolz und Vorurteil die mobile Erzählperspektive entwickelt. Damit hat sie dem Roman das Gestaltungsprinzip verschafft, in dem das Geheimnis seines Erfolges liegt. Die Geschichte so zu erzählen, dass wir sie mal aus der Perspektive einer wichtigen Figur erleben und dann wieder direkt, wobei wir die Figur von außen sehen. Auf diese Weise kann der Roman psychologische Innenschau und breites gesellschaftliches Panorama verklammern. Er zeigt uns, wie sich Individuum und Gesellschaft begegnen und sich dabei gegeneinander relativieren. Deshalb ist die dominante Literaturform des 19. und 20. Jahrhunderts der moderne Roman. Er ist die literarische Form der bürgerlichen Gesellschaft. 1830 bricht in Paris wieder mal eine Revolution aus. Der Reaktionäre Karl X. dankt ab und an seiner Stelle besteigt Louis-Philippe den Thron. Man nennt ihn den Bürgerkönig und es beginnt die hohe Zeit des Bürgertums. Ein Jahr zuvor, also 1829, hatte Honoré de Balzac 1799 bis 1850 seine Romanproduktion aufgenommen, die sich schließlich auf mehr als 90 Romane und Erzählungen belaufen sollte. Mit denen, die er unter dem Titel La Comédie humaine, die menschliche Komödie im Gegensatz zur göttlichen Komödie zusammenfasste, versuchte er eine vollständige soziologische Inventarisierung der französischen Gesellschaft seiner Zeit zu bieten. 1832 waren Goethe und Scott gestorben. Im selben Jahr hatte in England Charles Dickens 1812 bis 1870 seine Produktion aufgenommen. Und 1832 erfolgte in England das, was dasselbe bewirkte wie eine Revolution, eine Wahlrechtsreform, die dafür sorgte, dass die politische Macht vom Adel auf das Bürgertum überging. Auch hier entfaltete sich die bürgerliche Gesellschaft und mit ihr der Roman. Nur nicht in Deutschland. Warum nicht? Lag es nur an den rückschrittlichen Verhältnissen? Das allein kann es nicht gewesen sein, denn plötzlich beteiligte sich ein weiteres Land an der Produktion großer Literatur, Russland. Und es waren Romanschreiber, die gleich mit in die vorderste Reihe vorrückten und gewaltige Gesellschaftspanoramen und psychologische Studien von großer Tiefenschärfe lieferten, Dostojewski und Tolstoi. Ihre Gesellschaft war die von Moskau und St. Petersburg. Eben das fehlte in Deutschland. Es gab keine Hauptstadt, die der Gesellschaft als Bühne diente, um sich darauf sichtbar zu machen. Der Roman ist die Gattung der Metropolen. Die Romane spielen in Paris, London und St. Petersburg. Und selbst die, die in der Provinz spielen, beziehen ihr Bild von der gesamten Gesellschaft aus der Hauptstadt. Im Vergleich zu unseren Nachbarn hat Deutschland bis zu Thomas Mann keine Romane hervorgebracht, die sich mit Dickens, Flaubert oder Dostojewski vergleichen ließen. Stattdessen floss die Energie der Erzählung in die Geschichtsschreibung und die Geschichtsphilosophie. Statt der Romane gab es historische Spekulationen, statt der Erzählungen Ideologie. Rot und Schwarz. 1830 erschien einer der bekanntesten Romane der französischen Literatur, Rot und Schwarz, Le Rouge et le Noir, von Henri Stendhal, eigentlich Henri Bayle. Der Untertitel zeigt, dass auch die Gegenwart als historisch gesehen wird. Er lautet Chronik des 19. Jahrhunderts. Darin erzählt Stendhal die Geschichte des sozialen Aufsteigers Julien Sorel, eines Zimmermannssohn aus der Franche-Comté. Hübsch und begabt, aber für körperliche Arbeit ungeeignet, ist Julien in die falsche Gesellschaftsschicht geboren worden. Und so entschließt er sich, den einzigen Weg zum sozialen Aufstieg einzuschlagen, der einem Provinzler offen steht. Er bereitet sich auf das Priesteramt vor. Dazu muss er, ein Verehrer Rousseaus und Napoleons, Frömmigkeit heucheln. Aber wegen seiner guten Lateinkenntnisse wird er vor der Ablegung des Gelübdes Hauslehrer im Haushalt des konservativen Bürgermeisters von Verrières, dessen Frau sich in ihn verliebt. Er aber benutzt die erotische Unterwerfung der sozial überlegenen Frau als Zeichen des sozialen Aufstiegs. Vor dem drohenden Skandal flieht er dann ins Priesterseminar, wo er angesichts der verbreiteten Gemeinheit und Engstirnigkeit sich weiter in der Kunst der Heuchelei vervollkommnet. Durch Empfehlung eines Gönners wird er dann Sekretär und Vertrauter des Marquis de la Mole in Paris, wo er zum Weltmann avanciert. Er beginnt ein Verhältnis mit der Tochter des Marquis und benutzt sie als weitere Sprosse beim sozialen Aufstieg. Den Machtkampf zwischen beiden gewinnt Julien. Als sie ein Kind erwartet, überredet sie ihren Vater dazu, Julien einen Adelstitel zu verschaffen. Er wird Chevalier de la Vernay. Er ist an der Spitze der Gesellschaft angekommen. Da wird er durch einen Brief wieder hinuntergestürzt, den seine ehemalige Geliebte, die Frau des Bürgermeisters von Verrières, an den Marquis schreibt, um Julien als Heuchler zu entlarven. Außer sich vor Wut reist er nach Verrières, findet seine ehemalige Geliebte in der Kirche und feuert zwei Schüsse auf sie ab. Sie wird nur verletzt, er aber wird zum Tode verurteilt. In Julien porträtiert Stendhal eine jener überlegenen Naturen, die vor Energie und Leidenschaftlichkeit vibrieren und denen er aufgrund ihrer Vitalität das Recht zugesteht, sich rücksichtslos selbst zu verwirklichen. In der Begegnung mit einer engen und spießigen Gesellschaft bleibt solchen außergewöhnlichen Menschen nur die Heuchelei als Maskierung der Rebellion. Umgekehrt wird Julien zum Maßstab der gesellschaftlichen Mittelmäßigkeit. So ist Rot und Schwarz zugleich ein Charakterroman und ein gesellschaftskritischer Roman. Dass Stendhal den tragischen Konflikt eines sozial niedrigen Menschen völlig schlüssig aus der Verfasstheit der Gesellschaft entwickelt, ist neu und macht ihn zu einem der Begründer des sozialen Realismus im Roman. Oliver Twist. Der Darsteller der viktorianischen Gesellschaft ist Charles Dickens, 1812 bis 1870. Zu seinen populärsten Romanen gehört Oliver Twist, als Fortsetzungsroman erschienen von 1837 bis 1839. Er spielt im Milieu der Londoner Unterwelt und in einer jener neu eingerichteten schaurigen Disziplinierungsanstalten für Arbeitslose und für verwaiste Kinder, dem sogenannten Arbeitshaus. Der Findling Oliver wächst dort auf und begeht das grauenhafte Verbrechen, um einen Nachschlag von Haferschleim zu bitten. Er wird vom Arbeitshausdirektor Mr. Bumble, dem Bestattungsunternehmer Mr. Sowerberry, als Lehrling übergeben, läuft davon und fällt einer Diebesbande in die Hände. Ihr Anführer ist der finstere Fagin, der Oliver durch Einübung in die bürgerlichen Tugenden des Fleißes und der Genauigkeit zu einem professionellen Dieb zu erziehen versucht und dabei von Nancy, Bill Sykes und dem Artful Dodger unterstützt wird. Der wohlhabende väterliche Mr. Brownlow rettet Oliver, aber auf Anstiftung des bösen Monks wird er von seiner Gang gekidnappt und durch die erzwungene Teilnahme an einem Einbruch kompromittiert. Dabei wird er verwundet und von der liebevollen Rose gesund gepflegt, die sich als seine Tante herausstellt. Schließlich wird enthüllt, dass hinter Olivers Unglück der böse Monks, sein Halbbruder, steckt, der sein Erbe kassieren wollte. Am Ende werden die Bösen bestraft und Oliver von Brownlow adoptiert, der ihm eine ordentliche Bildung zukommen lässt. In diesem Roman finden sich viele thematische Stränge, die sich in Bezug auf die späteren Romane verallgemeinern lassen und den typischen Dickens-Effekt ergeben. Zunächst ist da ein schreiender sozialer Missstand, der an einer Institution festgemacht wird, in diesem Fall das Arbeitshaus. Als erster Romancier hat Dickens die Institutionen geschildert, die der Disziplinierung der modernen Gesellschaft dienen, wie Schulen, Gefängnisse, Fabriken, Besserungsanstalten, Büros, Gerichte, Polizeibehörden etc. Und als erster schildert er den mit der staatlichen Bürokratie auftauchenden neuen Typus des Leuteschinders und Aufsehers, der sich mit seinem Sadismus auf die Vorschriften berufen kann. Aus dieser Schicht gewinnt er eine Porträtgalerie brutaler und schikanöser Kleintyrannen. In seiner Darstellung wirken sie grotesk, komisch und schauerlich. Die Perspektive, aus der heraus diese Tyrannen ihre besonders schaurige Gestalt gewinnen, ist die des Kindes, das nichts versteht und alles in einem fremden Licht sieht. Im Zentrum von Dickens Werk stehen sich das unschuldige Kind und das Monster mit dem verhärteten Herzen gegenüber. Der Raum, in dem die Kinder ihre Verlorenheit erfahren, ist die große Stadt. Dickens ist einer der ersten, die die Erfahrungen der Großstadt in literarische Form bringen. Er wird zum Dichter Londons. Dickens beschreibt die Stadt als eine Erfahrung des Monströsen, Konturlosen, Amorphen. London verschwimmt im Nebel, löst sich im Regen auf, die Straßen versinken im Schmutz, die Themse wird unkenntlich in ihren schlammigen Ufern, Häuser werden von Abfallbergen begraben und die Menschen verlieren sich in den Massen von Dingen, die sie umgeben. Zugleich bietet die Detailfülle des Dickenschen Werkes einen wahren Hauskatalog moderner Errungenschaften. Er schildert als erster die Eisenbahn, die Polizeibehörde, die Bürokratie, die Schulen, die Parlamentswahlen, die Zeitungen, die Gasbeleuchtung, den Londoner Verkehr, die Müllbeseitigung, die Friedhofsverwaltung und eine Unmenge von Berufen vom Ladenbesitzer bis zum Lumpensammler. Selbst Historiker haben seine Romane als dokumentarische Quelle herangezogen. Die Bronte Sisters und Flaubert. Für die Frauen stellt sich die gesellschaftliche Konvention als Zwang dar, zu wählen zwischen spießiger Sicherheit und romantischem Abenteuertum, das in den Abgrund führt. Um die Jahrhundertmitte erscheinen drei Romane, die sich diesem Thema widmen und doch in ihren Mitteln verschieden sind. Jane Eyre von Charlotte Bronte, 1816 bis 1858, Wuthering Heights von ihrer Schwester Emily, 1818 bis 1848 und Madame Bovary von Gustave Flaubert, 1821 bis 1880. Jane Eyre wandelt das Richardson-Paar des bürgerlichen Mädchens und des adligen Wüstlings ab. Die Heldin Jane ist eine kleine, unscheinbare, aber äußerst widerstandsfähige Gouvernante, die den Vater des Kindes, das sie betreut, leidenschaftlich liebt. Dabei handelt es sich um den merkwürdigen, exzentrischen Landjunker Mr. Rochester, dessen unkonventionelles Benehmen von einem Geheimnis herrührt. Auf dem Dachboden versteckt er vor der Welt seine wahnsinnig gewordene Frau. Sie stellt eine beunruhigende, stets rumorende Gegenwart dar. Am Tag der Hochzeit mit Jane bricht sie aus und das Geheimnis wird entdeckt. Zwar kommt es doch noch nach langen Verwicklungen zum Happy End, aber dazu muss der ganze Landsitz niedergebrannt werden, Rochester erblinden und die Wahnsinnige in den Flammen umkommen. Wuthering Heights von Charlottes Schwester Emily Bronte ist ein Roman ganz eigener Art. Schauplatz der Handlung sind die einsamen Hochmoore Yorkshires. Die Geschichte selbst ist eine Familiensaga, die vom Schicksal der rauen Earnshaws auf Wuthering Heights und den zivilisierten Lintons im Tal handelt. Zwischen die beiden Familien drängt sich ein zigeunerhaftes Findelkind, das der alte Earnshaw seiner Tochter Catherine als Spielgefährte mit nach Hause bringt, Heathcliff. Zwischen Catherine und Heathcliff entwickelt sich eine Liebe, die etwas von der rauen Qualität der Yorkshire-Hochmoore annimmt. Sie scheint so notwendig und unbedingt wie die Natur selbst. Weil aber Heathcliff unter der Herrschaft von Cathys Bruder ungehobelt und ungebildet bleibt, heiratet Cathy den zivilisierten Edgar Linton. Tief verletzt verschwindet Heathcliff für ein paar Jahre, wird auf geheimnisvolle Weise reich und ein Gentleman, kehrt zurück und rächt sich an allen, die dazu beigetragen haben, Cathy und ihn auseinanderzubringen. Er heiratet Edgar Lintons Schwester Isabella, um ihr Erbe an sich zu bringen, jagt dem zum Trunkenbold verkommenen Bruder Cathys den Landsitz Wuthering Heights ab und lässt dessen Sohn genauso verwildern, wie ihn damals sein Vater hat verkommen lassen. Doch mit der zweiten Generation bahnt sich die Versöhnung zwischen rauer Natur und Zivilisation an. Die junge Cathy zieht sich nicht mehr von dem Verwilderten zurück, sondern erzieht ihn zu einem gebildeten Menschen. Dem Genre der Don Quixoterie zuzurechnen ist dagegen Flauberts Madame Bovary, 1856. Die Heldin Emma Bovary mit dem gutmütigen, aber dummen Landarzt Charles Bovary verheiratet, ist eine unzufriedene und sentimentale Frau, die ihre Sehnsüchte nach dem Muster romantischer Klischeevorstellungen ausrichtet. Sie begeht Ehebruch, macht enorme Schulden und nimmt sich schließlich selbst das Leben. Der Roman wurde für seine präzise Darstellung des trivialen Alltags berühmt und der Begriff Bovarisme wurde sprichwörtlich als Bezeichnung für das weibliche Gegenstück zu Don Quixote. Gemeinsam ist allen drei Romanen, dass Frauen als emotional Fordernde auftreten und ihren Anspruch auf erotische und gefühlsmäßige Erfüllung anmelden. Krieg und Frieden. Zu den größten Romanen der Weltliteratur gehört Krieg und Frieden von Leo Tolstoi, erschienen 1868-69. Die Handlung umfasst ungefähr die Zeit zwischen 1805 und 1820 und konzentriert sich auf Napoleons Feldzug gegen Moskau und den russischen Widerstand. Dazu weitet sich der Roman zu einem gewaltigen Panorama mit über 500 Personen, die alle gesellschaftlichen Ränge und Stufen repräsentieren. Eingewebt in dieses Geflecht sind die Lebensgeschichten der Hauptcharaktere: Natascha Rostova, Prinz Andrei Bolkonski und Pierre Besuchow. Die Freunde repräsentieren zwei kontrastierende Lebenseinstellungen. Bolkonski versucht, die Welt mit dem Intellekt zu erfassen. Pierre repräsentiert die altrussische Tradition der bäuerlichen Weisheit, die sich auf das Gefühl und den Instinkt verlässt. Beide lieben die anmutige und lebhafte Natascha, deren Charme den ganzen Roman aufhält. Ihre Entwicklung von mädchenhaften Exaltiertheiten über den ersten Ball und die erste Liebe bis zu ihrem Schicksal als Frau und Mutter wird mit bewundernswerter Detailtreue und vollendeter Einfühlung verfolgt. Zunächst ist sie mit Prinz Andrei verlobt, verliert sich dann an den Wüstling Anatol Kurabin und heiratet schließlich Pierre. Die Erzählung wechselt zwischen persönlichen Schicksalen und der Darstellung von Schlachten, Lagerbesprechungen, Märschen und Truppenschauen sowie der Diskussion von Tolstois Philosophie. Aus diesen Kontrasten entsteht ein Monumentalgemälde der ganzen russischen Gesellschaft. Kontrastierung ist überhaupt das wichtigste Kompositionsprinzip des Romans, wie auch schon der Titel zeigt. Dabei reflektiert die Differenz zwischen den beiden befreundeten Hauptfiguren Pierre und Andrei auch den ideologischen Gegensatz, der die Geschichte Russlands seit Peter dem Großen kennzeichnet. Den Gegensatz zwischen der altrussischen Tradition der Slavophilen, die sich auf die russische Dorfgemeinschaft und die russische Religiosität berufen, und den Westlern, die in der Tradition Peters des Großen Russland durch Imitation des Westens modernisieren wollen. Die Brüder Karamasow. Dieser ideologische Gegensatz zwischen Westlern und Slavophilen trägt auch dazu bei, das Werk des anderen großen russischen Erzählers dieses Jahrhunderts zu verstehen, der als Psychologe unter den Romanciers gilt, Fjodor Dostojewski, 1821 bis 1881. Er ließ sich mit einem Zirkel von Intellektuellen ein, die die verbotenen Schriften der französischen Sozialisten lasen. Sie wurden entdeckt, der Verschwörung angeklagt und zum Tode verurteilt. Mit anderen Verurteilten wurde Dostojewski im Jahr 1849 zur Hinrichtung geführt und im letzten Moment zu 4 Jahren Arbeitslager in Omsk und 4 Jahren Armeedienst verurteilt. Die Haft in Omsk verschaffte ihm die Bekanntschaft mit den unteren Klassen der russischen Gesellschaft, was sich für seine spätere Arbeit als unschätzbare Bereicherung erweisen sollte. Und sie legte den Grundstein für Dostojewskis altrussisch eingefärbte Vorstellung von der Erlösung durch Leiden. 1879-80 erschien sein Meisterwerk, Die Brüder Karamasow, das ein weiteres Trauma in Dostojewskis Leben reflektierte, die Ermordung seines Vaters durch dessen Leibeigene. Die Geschichte dieses Romans handelt von Fjodor Pavlovich Karamasow und seinen 4 Söhnen Dmitri, Ivan, Aljoscha und dem Epileptiker Smerdjakow, einem Bastardsohn. Der alte Fjodor, ein unwürdiger und haltloser Clown, rivalisiert mit seinem ältesten Sohn Dimitri um die Ortsschönheit Gruschenka. Vater und Sohn verwickeln sich in heftige Streitereien über sie und über Dimitris Erbe. Kurz darauf wird der alte Fjodor ermordet aufgefunden. Dimitri wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Dieser Handlungsstrang ist mit dem Schicksal der anderen Brüder verflochten. Der brillante Intellektuelle Ivan muss sich eingestehen, dass er heimlich des Vaters Tod herbeigewünscht und diesen Wunsch auf den unehelichen Bruder Smerdjakow übertragen hat, der ihm gewissermaßen hörig ist. Natürlich steht die Geschichte vom Vatermord in einem Resonanzbezug zum westlich-rationalistischen Atheismus. Dieser wird exemplarisch zum Ausdruck gebracht in einer von Ivan erfundenen Parabel, der Legende vom Großinquisitor. Christus kommt wieder auf die Erde zurück und tritt im Spanien des 16. Jahrhunderts auf. Der Großinquisitor lässt ihn sofort gefangen nehmen und klagt ihn an, die Gaben des Versuchers, Brot, Wunder und autoritäre Führung, um der Freiheit willen zurückgewiesen zu haben. Diese Zurückweisung sei die Ursache für alles Leid der Menschheit. Demgegenüber bekennt sich der Großinquisitor zum Antichrist. Mit seiner Hilfe werde er den Menschen schon hier auf Erden glücklich machen. Daraufhin küsst Christus den Großinquisitor schweigend auf den Mund und verlässt ihn. In dieser Legende wird die ideologische Entwicklung der nächsten 100 Jahre vorweggenommen, nachdem Nietzsche Gottes Tod verkündet hat und die Diktatoren des 20. Jahrhunderts das Programm des Großinquisitors in Angriff genommen haben. Dostojewski aber dringt bei der radikalen Inszenierung einer Welt ohne Gott zu den Vorstellungen vor, die die Existenzialisten später von der Absurdität des Daseins entwickeln sollten. Wie Nietzsche endet der Gottesleugner Ivan im Wahnsinn, während Dimitri für einen Vatermord verurteilt wird, den Smerdjakow begangen und den Ivan inspiriert hat, ohne es zu wollen. Dies nimmt die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert vorweg. Wenn man also die ideologische Temperatur Russlands und die Vorgeschichte der späteren Sowjetunion verstehen will, gibt es nichts Besseres als die Lektüre von Dostojewski. Buddenbrooks. Der erste deutsche Roman von einigermaßen vergleichbarer Bedeutung ist Thomas Manns »Die Buddenbrooks« von 1901. Es ist die Familiengeschichte einer Kaufmannsfamilie aus Lübeck, der Stadt, aus der Thomas Mann und sein Schriftstellerbruder Heinrich, Autor des Romans »Professor Unrat«, stammen. In den Buddenbrooks erzählt Thomas Mann das Schicksal von 4 Generationen. Der Stammvater Johann Buddenbrook repräsentiert den ungebrochenen Aufstiegswillen eines selbstbewussten Bürgertums, das sich mit seinen Werten in Übereinstimmung weiß. Sein Sohn, Konsul Buddenbrook, lebt zwar noch nach denselben Grundsätzen, ist aber schon in sich gespalten in pietistische Frömmigkeit und einen harten Realismus, wobei er auch geschäftlich nicht immer die Übersicht behält. Unübersehbar kündigen sich die Zeichen der Dekadenz, des Verfalls in seinen 4 Kindern an. Christian wird ein hochverschuldeter Bohemian, die Schwester Toni bleibt trotz ihrer Anmut und liebenswerten Heiterkeit ein törichtes Wesen, das immer die falschen Männer heiratet. Clara stirbt nach ihrer Heirat an einer Hirnkrankheit. Nur Thomas kann die Firma weiterführen. Er heiratet eine reiche Holländerin, die trotz ihrer Gefühlskälte eine künstlerische Ader in die Familie bringt. Diese vererbt sie in Form einer musikalischen Hochbegabung ihrem Sohn Hanno, der aber sein Talent mit Nervosität und einem Verlust an Vitalität bezahlen muss. Weil Tonis Ehen scheitern und Clara stirbt, ist Hanno der letzte Buddenbrook. Doch auch er stirbt, Ausbund an künstlerischer Hypersensibilität an Typhus. Komplementär zum Abstieg der soliden patrizischen Bürgerfamilie der Buddenbrooks vollzieht sich der Aufstieg der skrupellos kapitalistischen Familie Hagenström. Das Verfallsprodukt der erhöhten Sensibilität und Geistigkeit wiegt aber in seinem Wert für die Menschheitsentwicklung die Kosten des Niedergangs fast auf, jedenfalls nach Thomas Manns Verständnis. Er glaubte, erhöhte kulturelle Produktivität sei nur um den Preis der Entfremdung vom Leben zu haben. Das Werk wurde trotz seines hohen literarischen Ranges schnell populär. Das deutsche Bürgertum hat sich und seinen Verfall darin wiedererkannt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Die Hypersensibilität, die Hanno Buddenbrock verkörpert hatte und die Thomas Mann so faszinierte, war zweifellos das Markenzeichen eines Romanciers, der einen der längsten Romane der neuen Zeit schreiben sollte. Marcel Proust, 1871 bis 1922, Autor des siebenteiligen Romanzyklus »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, erschienen in den Jahren 1913 bis 1927. Einerseits bemühte Proust sich als junger Mann um den Zugang zu jener snobistischen High Society, die er in seinen Romanen schilderte. Andererseits zog er sich später von dieser Gesellschaft in ein mit Kork ausgeschlagenes, isoliertes Zimmer zurück, um seine Romane zu schreiben. Die Abfolge der einzelnen Bände beginnt mit »In Swanns Welt«. Hier erinnert sich der Erzähler an seine Kindheit zu Hause in Paris und bei seinen Verwandten in Cambrai, einschließlich seiner idealisierenden Anbetung von Swanns Tochter Gilberte. Dann springt er in die Vorvergangenheit und erzählt die Geschichte von Swanns Liebe zu Odette. Im »Schatten junger Mädchenblüte«, dem nächsten Band, ist der Erzähler in Paris, wo seine Liebe zu Gilberte langsam erlischt. Ein paar Jahre später gerät er in die Gesellschaft einiger vergnügungssüchtiger junger Frauen und verliebt sich in Albertine. In »Die Welt der Guermantes« schildert der Erzähler, wie er sich mühselig in die exklusive Gesellschaft der Guermantes vorarbeitet, bis er schließlich zum Empfang der Herzogin de Guermantes geladen wird. Sodom und Gomorra behandelt zwei verwandte Themen, die Homosexualität von Baron Charlus und die Haltung der Gesellschaft zu den Juden während der historischen Dreyfus-Affäre, in der ein jüdischer Hauptmann aufgrund vom Militär gefälschter Beweise wegen Landesverrats verurteilt wurde und die Revision des Justizirrtums eine Welle des Antisemitismus auslöste. Der Erzähler kehrt nach Baalbek zurück, wo Charlus seinen Liebhaber Morel bei den Soirées der Verdurance einführt. Seine eigene Liebe zu Albertine wird wieder angefacht, als er sie des Lesbiertums verdächtigt. In »Die Gefangene« schildert der Erzähler, wie er Albertine praktisch pausenlos überwacht. Die Verdurance provozieren einen skandalträchtigen Bruch zwischen Charlus und Morel und Albertine flieht. In »Die Entflohene« stirbt Albertine und der Erzähler beobachtet, wie seine Trauer dem Vergessen weicht. Gilberte heiratet Saint-Loup, den neuen Liebhaber von Morel. Die wiedergefundene Zeit führt uns in den Zeitbeschleuniger des Ersten Weltkriegs. Der Erzähler erlebt einen Empfang bei der neuen Prinzessin de Guermantes, der früheren Madame Verdurin, und findet seine alten Bekannten bis zur Unkenntlichkeit verändert. Er besinnt sich auf drei herausgehobene Momente der Erinnerung und erkennt seine Berufung darin, seine Erlebnisse durch ein Kunstwerk unvergänglich zu machen. Für Proust ist das Erinnern eine Form überwältigender, unwillkürlicher Erfahrung, die man weder beim Ereignis selbst erlebt, noch durch bewusst gesteuerte Erinnerungsarbeit herbeiführen kann. Aber in unbewachten Momenten wird man durch eine beiläufige Assoziation von Erinnerungen überflutet, die zu einer Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart führen und damit eine Realität jenseits der Zeit sichtbar werden lassen können. Die Episode, in der Proust diese Form der Erinnerung illustriert, ist die berühmteste des ganzen Romanlabyrinths, die auch derjenige kennt, der sonst nichts von Proust gelesen hat. In der Sekunde nun, wo dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, war mit einem Mal die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen meine Tante Leonie anbot. Sobald ich den Geschmack jener Madeleine wiedererkannt hatte, trat das graue Haus mit seiner Straßenfront hinzu und mit dem Haus, die Stadt, der Platz, auf den man mich vor dem Mittagessen schickte. Die Straßen. Der Roman ist die tiefgründigste Tauchexpedition in die Wasser der Erinnerung in der gesamten Weltliteratur. Bezeichnet ist, dass sie zu einer Zeit unternommen wurde, in der Freud die Psychoanalyse als Methode einer Hervorkitzelung verdrängter Erinnerungen entwickelte. Ulysses, Vergleichbares gilt auch von einem Roman, der mit einem gewissen Recht an die Seite des Faust oder der Divina Commedia gestellt werden kann, weil er einen ganzen Kosmos vorführt. Und die Summe der literarischen Formen, die Geschichte einer Gesellschaft, das symbolische Wissen einer Kultur und ein Inventar der Gegenwart miteinander verbindet. Das ist der Roman Ulysses von James Joyce, der 1922 erschien. Er beschreibt einen Tag, den 16. Juni 1904 im Leben dreier Menschen aus Dublin. Es handelt sich um den jungen Intellektuellen Stephen Dedalus, den Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom und seine Frau Molly. Der Roman enthält 18 Episoden, die nach dem Muster von Homers Odyssee angeordnet sind. Die ersten drei Episoden und die neunte sind Stephen Dedalus gewidmet, die zehnte allen Figuren des Romans und die letzte enthält den inneren Monolog von Molly Bloom. Alle anderen Episoden gehören Leopold Bloom. Er ist der moderne Odysseus. Aber da Bloom Jude ist, ist er auch der moderne Ahasver, der, vom Fluch Jesu gezeichnet, ruhelos durch die Welt wandert, ein ewiger Exilant, der nirgends zu Hause ist. Mit dieser Doppelung verweist Joyce auf die beiden Quellen unserer Kultur im antiken Griechenland und in den Schriften der Juden. Und die Odyssee ist im Ulysses die Wanderung des modernen Durchschnittsbürgers Bloom durch die Stadt Dublin vom frühen Morgen, als Bloom sich aus dem Bett erhebt und die Toilette aufsucht, bis zum Morgen des nächsten Tages, als er nach dem Besuch des Rotlichtviertels von Stephen Dedalus nach Hause gebracht wird und sich verkehrt herum zu seiner Frau Molly ins Bett schiebt, deren endloser Bewusstseinsstrom so in den Schlaf fließt wie der Fluss Liffey ins Meer. Zwischendurch haben wir Bloom ins Restaurant, in eine Zeitungsredaktion, zu einem Begräbnis, ins türkische Bad, in eine Bar, in ein Krankenhaus, eine Bibliothek, in ein Bordell und durch die Straßen, Plätze und Parks von Dublin begleitet. Und alles, was wir erlebt haben, haben wir durch die Sinne Leopold Blooms erlebt. Niemals vorher hat es ein Schriftsteller unternommen, den Leser so restlos in ein anderes Bewusstsein zu entführen, wo er halbbewusste Erinnerungen, abgeschattete Gedanken, unklare Empfindungen, diffuse Körpergefühle zusammen mit Bildern, Gerüchen und Geräuschen in solcher Lebendigkeit, Komplexität und pulsierender Rhythmik wahrnimmt, dass er am Ende Leopold Bloom besser kennt als sich selbst. Nirgendwo sonst in der Literatur finden wir ein so umfassendes Bild von einem anderen Menschen wie hier. Wir wandern durch alle Zonen des Unbewussten und der amorphen Lagerbestände der kulturellen, persönlichen und alltäglichen Erinnerungen, durch alle Winkel der Intimität, der ungreifbaren Stimmungen und atmosphärischen Einfärbungen und alle vitalen Rhythmen und Variationen von Empfindungen. Dabei sind die Episoden durch eine kunstvolle Kompositionstechnik so miteinander verbunden, dass das Muster der parallelen Episoden aus der Odyssee noch mit jeweils einer Kunstgattung, einer Farbe, einem menschlichen Organ, einer Disziplin und einem Element verknüpft ist. Fünf Formen der allumfassenden Totalität werden dabei aufeinander bezogen. Die Familie, bestehend aus Leopold Bloom, seiner Frau Molly und ihrem wahlverwandtschaftlich adoptierten Sohn Stephen, die Odyssee als Erklärung der Welt, das Bewusstsein in allem, was es wahrnimmt, der Tageslauf von morgen bis morgen als eine Art Weltalltag der Epoche, inzwischen heißt der 16. Juni bei Joyce-Fans Bloomsday, und die Stadt als moderner Kosmos. So wird Ulysses der exemplarische Großstadtroman der modernen Literatur. Die Kompaktheit der Stadt erlaubt die Wiederbelebung des Bildes von der Gesellschaft als einem riesigen Körper. Die Stadt wird zum Stadtkörper. Die Verkehrsströme werden zum Blutkreislauf und zum Stoffwechsel und die Straßen und Schienen zu Adern. Die Menschenmassen, die durch die Straßen strömen, entsprechen dem Wasser des Liffey, der Dublin durchquert. Die Liquidität und unfesten Aggregatzustände des Bewusstseins werden zugleich zum Bild der Großstadt, in der Nachrichtenströme, Warenströme und Ströme von Menschen zirkulieren, wie die Assoziationen im Geist des Leopold Bloom. Beides, die Stadt und das menschliche Hirn, sind labyrinthisch in ihrem Charakter. Nicht umsonst heißt das jugendliche Selbstporträt des Autors Stephen Dedalus. Dessen Zukunft ist mit der von Joyce identisch, der in seinem Exil in Zürich und Triest über Dubliner Stadtplänen brütend die irische Hauptstadt zum Nabel der Welt macht und aus Blooms Odyssee die Anatomie der Moderne, die Tageschronik einer Stadt, das Monumentalgemälde und die Momentaufnahme der Zeit, das Inventar der Kultur und den Alltag der Epoche. Dabei geht Joyce von einer ganz ähnlichen Ästhetik der Wahrnehmung aus wie Proust. Wenn bei diesem die plötzliche Erinnerung das Wesen der Dinge enthüllt, ist es bei Joyce die Epiphanie oder Erscheinung, Erleuchtung, die das Fließen der Zeit unterbricht und die Realität in einer überwältigenden Leuchtkraft zur Erscheinung bringt. Beide Romane legen davon Zeugnis ab, dass man aus der Geschichte und der Zeit auszubrechen sucht, in den Mythos, die Plötzlichkeit der Erfahrung, die Konstanz der Formen und die Wiederholung des Ewiggleichen. Wir haben am Ende des Ulysses an einem Tag alle Tage unseres Lebens erlebt. Und zum Schluss fließen wir mit dem Bewusstseinsstrom des ewig Weiblichen den Fluss hinab in die Nacht. Der Mann ohne Eigenschaften. Es ist nicht zufällig, dass die Romangiganten von Proust und Joyce, die den Kosmos einer ganzen Kultur inventarisieren, kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielen, aber während des Krieges oder danach geschrieben wurden. Eine Welt war dabei unterzugehen, und da konnte man sie über die Erinnerung als Ganze in den Blick nehmen. Das gilt auch für das deutsche Gegenstück dieser Weltromane, für »Der Mann ohne Eigenschaften« von Robert Musil. 1880 bis 1942. Das Werk blieb unvollendet. Es erschien in einzelnen Teilen zwischen 1930 und 1952. Die Welt, die er darstellt, nennt er Kakanien. Und damit ist das kaiserlich-königliche Österreich-Ungarn gemeint. Held ist der 32-jährige Ulrich, der sich bis dahin als Offizier, Ingenieur und Mathematiker versucht hat und nun, da er nicht weiß, wie es weitergehen soll, ein Jahr Urlaub vom Leben macht, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Das sieht nach klassischem Bildungsroman aus, aber Ulrich ist ein Mann ohne Eigenschaften. Er glaubt nicht an den Charakter als Schlüssel zum Verständnis der Dinge, sondern an die unpersönliche Logik der Systeme. Entsprechend wird Ulrich im Roman zum Schnittpunkt ideologischer und wissenschaftlicher Optionen, die er versuchsweise als Möglichkeitsmensch wahrnimmt. Und darüber wird der Roman zu einem Versuchslabor, in dem Ideen ausprobiert und Ideologien anprobiert werden. Dabei lernt man Nietzsche-Jünger, liberale Juden, unterernährte Sozialisten, ressentimentgeladene völkische, goethische Ganzheitler, freudsche Sexualkundler, geistig interessierte Generäle, beschleunigte Pädagogen, schöngeistige Industriekapitäne, rauschhafte Wagner-Anbeter und eine lange Reihe weiterer Ideologen-Fanatiker und Exzentriker kennen. Die Handlung wird dadurch bestimmt, dass Ulrich zum Sekretär eines Komitees wird, das die sogenannte Parallelaktion plant. Dabei handelt es sich um die Vorbereitung des 70-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs in Wien, die zur Vorbereitung des 30-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Wilhelm in Berlin parallel läuft. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass dieses Doppeljubiläum ins Jahr 1918 fällt, in dem beide Monarchien am Ende sind. Wie Ulysses von Joyce und Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, so schildert auch dieser Roman zugleich mit der Moderne die Welt des 19. Jahrhunderts, die mit dem Weltkrieg versank. Und er schildert an ihr die Kräfte, die sie sprengten. Was da mitgesprengt wurde, war das Konzept, das im 19. Jahrhundert als das Realste erlebt wurde, nämlich das der Geschichte. Zu diesem Konzept gehört auch der Roman selbst als literarische Form. Deshalb ist das 19. Jahrhundert die große Zeit des Romans. Zugleich zeigt sich an dieser Kunstform am frühesten, dass das Konzept der Geschichte brüchig wird. Joyce, Proust und Musil bieten noch einmal große Synthesen. Sie verfallen alle auf ähnliche Lösungen. Ausstieg aus dem Konzept der Zeit durch Erinnerung, Epiphanie und Mystik. Sie erreichen dabei eine bis dahin nicht gekannte Genauigkeit der Darstellung des menschlichen Bewusstseins. Molly Blooms Bewusstseinsstrom